Aber ist euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blass. Ganz wohl, mein Sohn. Was hattest du mir zu sagen? Ein Brief von unserem Korrespondenten in Leipzig. Nachrichten von meinem Sohne, Karl. So ist es. Aber ich fürchte, ist euch wirklich ganz wohl, mein Vater? Wie dem Fisch im Wasser, von meinem Sohne, schreibt er. Wie kommst du zu dieser Besorgnis? Du hast mich zweimal gefragt. Wenn ihr krank seid, nur die leiseste Ahnung habt, es zu werden, so lasst mich. Ich will zu gelegener Zeit zu euch reden. Gott, Gott, was werd ich hören? Ich sollte schweigen, denn er ist euer Sohn. Ich sollte seine Schande verhüllen, denn er ist mein Bruder. Aber euch gehorchen ist meine erste traurige Pflicht. Darum vergebt mir. Oh, Karl, Karl. Fasst euch. Ihr vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse. Noch dürft ihr nicht alles hören. Leipzig, vom 1. Mai. Verbände mich nicht eine unverbrüchliche Zusage, dir auch nicht das Geringste zu verhehlen, was ich von den Schicksalen deines Bruders auffangen kann, liebster Freund. Nimmermehr würde meine unschuldige Feder an dir zur Tyrannin geworden sein. Ich kann aus 100 Briefen von dir abnehmen, wie Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz durchbohren müssen. Mir ist, als sehe ich dich schon um den Nichtswürdigen, den Abscheulichen. Ich lese euch nur das Glimpflichste. Den Abscheulichen in 1000 Tränen ergossen. Mir ist, als sehe ich schon deinen alten, frommen Vater totenbleich. Jesus Maria, ihr seid's, ehe ihr noch das Mindeste wisset. Weiter. Weiter. Totenbleich dem Tagefluchen, an dem ihm zum ersten Mal Vater entgegengestammelt ward. Dein Bruder scheint nun das Maß seiner Schande gefüllt zu haben. Gestern, um Mitternacht, hatte er den großen Entschluss, nach 40.000 Dukaten Schulden. Sein hübsches Taschengeld, Vater. Nachdem er zuvor die Tochter eines reichen Bankiers all hier entehrt und ihren Galanen, einen braven Jungen von Stand, im Duell auf den Tod verwundet. Mit 7 anderen, die er mit in sein Luderleben gezogen, dem Arm der Justiz zu entlaufen. Vater, um Gottes Willen, Vater, wie wird euch? Es ist genug. Lass ab, mein Sohn. Ich schone eurer. Man hat ihm Steckbriefe nachgeschickt. Ein Preis ist auf seinen Kopf gesetzt. Der Name Mohr. Nein, meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Vater ermorden. Mein Name. Mein ehrlicher Name. Ahndete mir es nicht, da er noch ein Knabe den Mädels so nachschlenderte, mit Gassenjungen und elendem Gesindel auf Wiesen und Bergen sich herumhetzte, den Anblick der Kirche wie ein Missetäter das Gefängnis floh, während das wir daheim mit frommen Gebeten und heiligen Predigtbüchern uns erbauten. Ahndete mir es nicht, da er die Abenteuer des Julius Cäsar, Alexander Magnus und anderer stockfinsterer Heiden lieber las, als die Geschichte des bußfertigen Tobias. 100-mal habe ich es euch geweissagt, der Junge wird uns alle noch in Elend und Schande stürzen. Oh, dass er Mohrs Name nicht trüge, dass mein Herz nicht so warm für ihn schlüge. Meine Aussichten, meine goldenen Träume. Das ist es ja, was ich eben sagte. Der feurige Geist, der in dem Buben lodert, sagte dir immer, der ihn für jeden Reiz von Größe und Schönheit so empfindlich macht. Diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt. Diese Weichheit des Gefühls, die ihm bei jedem leidenden, weinende Sympathie dahinschmelzt. Dieser männliche Mut, der ihn auf den Wipfel 100-jähriger Eichen treibet, über Gräben und Palisaden und reißende Flüsse jagt. Dieser kindische Ehrgeiz, dieser unüberwindliche Starrsinn und alle diese schönen, glänzenden Tugenden, die im Vatersöhnchen keimten, werden ihn dereinst zu einem trefflichen Bürger, zu einem Helden, zu einem großen, großen Manne machen. Seht ihr es nun, Vater? Der feurige Geist hat sich entwickelt, ausgebreitet. Herrliche Früchte hat er getragen. Seht diese Offenheit, wie hübsch sie sich zur Frechheit herumgedreht hat. Seht diese Weichheit, wie zärtlich sie für Koketten gerät. Seht dieses feurige Genie, wie es das Öl seines Lebens in 6 Jährchen so rein weggebrannt hat, dass er bei lebendigem Leibe umgeht. Und da kommen die Leute und sind so unverschämt und sagen, Selamur, Kiafessa. Vater, Vater, Vater, seht euch nach einem anderen Namen um. Sonst deuten Krämer und Gassenjungen mit Fingern auf euch, die euren Herrn Sohn auf dem Leipziger Marktplatz im Porträt gesehen haben. Und auch du, mein Franz, auch du. Oh, meine Kinder, wie sie nach meinem Herzen ziehen. Ihr seht, ich kann auch witzig sein, aber mein Witz ist Skorpionstich. Und dann der trockene Alltagsmensch, der kalte, hölzerne Franz und wie die Titelchen alle heißen mögen, die euch der Kontrast zwischen ihm und mir mocht eingegeben haben, wenn er euch auf dem Schoße saß und euch in die Backen zwickte. Der wird einmal modern und vergessen werden, wenn der Ruhm dieses Universalkopfes von einem Pole zum anderen fliegt. Mit gefalteten Händen dankt dir, o Himmel, der kalte, trockene, hölzerne Franz, dass er nicht ist wie dieser. Vergib mir, mein Kind. Zürne nicht auf einen Vater, der sich in seinen Planen betrogen findet. Der Gott, der mir durch Karl Tränen zusendet, wird sie durch dich, mein Franz, aus meinen Augen wischen. Ja, Vater. Euer Franz wird sein Leben daran setzen, das eurige zu verlängern. Keine Pflicht ist mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit bin, wenn es um euer kostbares Leben zu tun ist. Ihr glaubt mir das? Du hast noch große Pflichten auf dir, mein Sohn. Gott segne dich für das, was du mir warst und sein wirst. Nun sagt mir einmal, wenn ihr diesen Sohn nicht den euren nennen müsstet, ihr werdet ein glücklicher Mann. Stille! Da ihn die Wehmut an mir brachte, hub ich ihn gen Himmel und rief, bin ich nicht ein glücklicher Mann. Das sagtet ihr? Nun, habt ihr es gefunden? Ihr habt Kummer, solange ihr diesen Sohn habt. Nun also, wenn ihr dieses Sohnes euch entäußertet. Franz! Franz! Was sagst du? Ist es nicht diese Liebe zu ihm, die euch all den Gram macht? Ohne diese Liebe ist er für euch nicht da. Nicht Fleisch und Blut. Das Herz macht uns zu Vätern und Söhnen. Er ist euer Augapfel gewesen bisher. Nun aber ärgert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß es aus. Es ist besser kinderlos gen Himmel, als wenn beide Vater und Sohn in die Hölle fahren. So spricht die Gottheit. Du willst, ich soll meinen Sohn verfluchen? Nicht doch. Euren Sohn sollt ihr nicht verfluchen. Was heißt ihr, euren Sohn, dem ihr das Leben gegeben habt? Wenn er sich auch alle ersinnliche Mühe gibt, das eurige zu verkürzen? Ja, das ist allzu wahr. Das ist ein Gericht über mich. Der Herr hat's ihm geheißen. Seid ihr einmal nicht mehr, so ist er Herr eurer Güter, König seiner Triebe. Denkt euch einmal an seine Stelle. Wie oft muss er den Vater unter die Erde wünschen? Wie oft den Bruder, die ihm im Lauf seiner Exzesse so unbarmherzig im Wege stehen? Ist das aber Liebe gegen Liebe? Wenn er den Ruhm seiner Väter in einer wollüstigen Minute aufs Spiel setzt, heißt ihr, dass euren Sohn antwortet? Heißt ihr, dass einen Sohn? Ein unzärtliches Kind, aber mein Kind doch! Mein Kind doch. Ein allerliebstes, köstliches Kind, dessen ewiges Studium ist, keinen Vater zu haben, dass euch die Schuppen fielen vom Auge. Aber eure Nachsicht muss ihn in seinen Liederlichkeiten befestigen. Mein ist alle Schuld. Bedenkt, Vater, wenn ihr ihn seinem Elend auf einige Zeit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umkehren müssen und sich bessern, oder er wird auch in der großen Schule des Elends ein Schurke bleiben. Und dann wehe dem Vater, der die Ratschlüsse einer höheren Weisheit durch Verzärtelung zernichtet. Nun, Vater. Ich will ihm schreiben, dass ich meine Hand von ihm wende. Da tut ihr recht und klug daran. Dass er nimmer vor meine Augen komme. Das wird eine heilsame Wirkung tun. Bis er anders worden. Schon recht. Aber wenn er nun kommt mit der Larve des Heuchlers, eure Vergebung sich erschmeichelt. Nein, Vater, er wird freiwillig wiederkehren, wenn ihn sein Gewissen reingesprochen hat. So will ich ihm das auf der Stelle schreiben. Glaubt ihr nicht, dass er das schon für Verzeihung nehmen werde, wenn ihr ihn noch eines eigenhändigen Schreibens werthaltet? Darum wird's besser sein. Ihr überlasst das Schreiben mir. Tu das, mein Sohn. Es hätte mir doch das Herz gebrochen. Schreib ihm. Dabei bleibt's also? Schreib ihm, dass ich 1000 blutige Tränen, 1000 schlaflose Nächte. Aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Schreib ihm, dass die väterliche Brust, ich sage dir, bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Weg ist das Schoßkind. Der Wald ist heller. Und ihr muss ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollte. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein. Ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der Einzige? Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen, gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt hätte. Warum ging sie so parteilich zu Werke? Nein, nein. Ich tue ihr Unrecht. Gab sie uns doch Erfindungsgeist mit. Setzte uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Ozeans Welt. Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu plump ist, geh unter. Wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht. Zum Größten und Kleinsten. Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Überwältiger und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze. Wohl gibt es gewisse gemeinschaftliche Pakte, die man geschlossen hat, die Pulse des Weltzirkels zu treiben, ehrlicher Name, Gewissen, in der Tat sehr lobenswürdige Anstalten, die Narren im Respekt und den Pöbel unter den Pantoffel zu halten, damit die Gescheiten es desto bequemer haben. Ich habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutliebe schwatzen gehört. Das ist dein Bruder. Das ist verdolmetscht. Er ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus dem du geschossen bist. Also sei er dir heilig. Und weiter, das ist dein Vater. Er hat dir das Leben gegeben. Du bist sein Fleisch, sein Blut. Also sei er dir heilig. Ich möchte doch fragen, warum hat er mich gemacht? Doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, der erst ein Ich werden sollte. Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich gedacht, wie er mich machte? Oder hat er mich gewünscht, da er mich machte? Wusste er, was ich werden würde? Das wollte ich ihm nicht raten. Sonst möchte ich ihn dafür strafen, dass er mich doch gemacht hat. Kann ich eine Liebe erkennen, die sich nicht auf Achtung gegen mein Selbst gründet? Könnte Achtung gegen mein Selbst vorhanden sein, dass erst dadurch entstehen sollte, wovon es die Voraussetzung sein muss? Wo steckt denn nun das Heilige? Etwa im Aktus selber? Als wenn dieser etwas mehr wäre als viehischer Prozess zur Stillung viehischer Begierden. Das ist die ganze Hexerei, die ihr in einen heiligen Nebel verschleiert, unsere Furchtsamkeit zu missbrauchen. Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Und Herr muss ich sein. Dass ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht. Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen. Den Josephus musst du lesen. Der lohe Lichtfunke Prometheus ist ausgebrannt. Dafür nimmt man jetzt Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anzündet. Da krabbeln sie nun wie die Ratten auf der Keule des Herkules und studieren sich das Mark aus dem Schädel, was das für ein Ding sei, das an seinen Hoden geführt hat. Ein französischer Abbé, doziert Alexander, sei ein Hasenfuß gewesen. Ein schwindsüchtiger Professor hält sich bei jedem Wort ein Fläschchen Salmiakgeist unter die Nase und liest ein Kollegium über die Kraft. Kerls, die in Ohnmacht fallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die Taktik des Hannibal. Lies den Josephus, ich bitte dich drum. Schöner Preis für euren Schweiß in der Feldschlacht, dass ihr jetzt in Gymnasien lebet. Und eure Unsterblichkeit in einem Bücherriemen mühsam fortgeschleppt wird. Kostbarer Ersatz eures verprassten Blutes, von einem Tragödienschreiber auf Stelzen geschraubt und mit Drahtfäden gezogen zu werden. Es wird Abend und keine Post noch da. Pfui, pfui, über das schlappe Kastratenjahrhundert. Zu nichts nützt, als die Taten der Vorzeit wiederzukäuen und die Helden des Altertums mit Kommentationen zu schinden. Und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft seiner Lenden ist versiegen gegangen und jetzt muss Bierhefe den Menschen fortpflanzen helfen. Tee, Bruder, Tee! Da verrammeln sie sich die gesunde Natur mit abgeschmackten Konventionen. Haben das Herz nicht, ein Glas zu leeren, weil sie Gesundheit dazu trinken müssen. Belecken den Schuhputzer, dass er sich vertrete bei ihrer Gnaden. Und hudeln den armen Schelm, den sie nicht fürchten. Fallen in Ohnmacht, wenn sie eine Gans bluten sehen. Und klatschen in die Hände, wenn ihr Nebenbuhler bankrott von der Börse geht. Über die verfluchte Ungleichheit in der Welt. Das Geld verrostet in den Kisten ausgedörrter Pickelheringe. Und Mangel muss Blei an die kühnsten Begierden des Jünglings legen. Kerls, die 10-mal krepieren, ehe sie ihre Taler auszählen, trippelten mir das Haus ab, ein paar elende Schulden einzutreiben, so warm ich ihnen die Hand drückte. Nur noch einen Tag, umsonst, ins Loch mit dem Hund. Bitten, Schwüre, Tränen prellten ab von ihrer bocklederen Seele. Und um so ein paar tausend lausige Dukaten. Ich soll meinen Leib fressen in eine Schnürbrust. Meinen Willen schnüren in Gesetze? Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet. Aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Stell mich vor ein Heer, Kerls wie ich. Und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta und Nonnenklöster sein sollen. Bravo. Bravissimo. Du bringst mich eben recht auf das Chapitre. Ich will dir was ins Ohr sagen, Mohr, das schon lang mit mir umgeht. Und du bist der Mann dazu. Sauf, Bruder, sauf. Wie wär's, wenn wir Juden würden und das Königreich wieder aufs Tapet brächten? Nun merke ich, du willst die Vorhaut aus der Mode bringen, weil der Barbier die deinige schon hat. Scheißkerl, aber sag, ist das nicht ein schlauer und herzhafter Plan? Wir lassen ein Manifest ausgehen in alle vier Enden der Welt und zitieren nach Palästina, was kein Schweinefleisch ist. Das wird ein Viktoria abgeben, Kerl, wenn sie wieder ins Trockene kommen und Jerusalem wieder aufbauen dürfen. Jetzt frisch mit den Türken aus Asien, weil's Eisen noch warm ist, und Zedern gehauen aus dem Libanon und Schiffe gebaut und geschachert mit alten Borten und Schnallen das ganze Volk. Mittlerweile... Kamerad, mit unseren Don Quixotereien ist's nun am Ende. Du wirst doch nicht gar den verlorenen Sohn spielen wollen. Soll ich dir von der großen Hundsleiche vorerzählen? Ach, du schämst dich nicht damit groß zu prahlen. Geh, geh, du bist nicht mehr Mohr. Weißt du noch, wie tausendmal du die Flasche in der Hand den alten Filzen hast aufgezogen und gesagt, der soll nur drauf losschaben und scharren. Du würdest dir dafür die Gurgel absaufen, weißt du noch? Hä? Weißt du noch? Oh, du heilloser, erbärmlicher Prahlhans. Das war noch männlich gesprochen. Es war am Dampfe des Weins und mein Herz hörte nicht, dass meine Zunge prahlte. Du willst also deine Gaben in dir verwittern lassen? Dein Pfund vergraben? Meinst du, deine Stinkereien in Leipzig machen die Grenzen des menschlichen Witzes aus? Da lass uns erst in die große Welt kommen. Paris und London. Wo man Ohrfeigen einhandelt, wenn man einen mit dem Namen eines ehrlichen Mannes grüßt. Du wirst Augen machen, wie man Handschriften nachmacht, Würfel verdreht, Schlösser aufbricht. Das sollst du noch vom Spiegelberg lernen. Lass mich erst warm werden. Du sollst Wunder sehen. Dein Gehirnchen soll sich im Schädel umdrehen, wenn mein kreisender Witz in die Wochen kommt. Wie es sich aufhält in mir. Große Gedanken dämmern auf in meiner Seele. Riesenpläne gären in meinem schöpferischen Schädel, verfluchte Schlafsucht, die bisher meine Kräfte in Ketten schlug. Ich erwache, ich fühle, wer ich bin, wer ich werden muss. Ja, du bist ein Narr. Der Weinbrammer basiert in deinem Gehirne. Spiegelberg wird es heißen, in Osten und Westen. Und in den Kot mit euch, ihr Memmen, ihr Kröten, in des Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel des Nachruhms emporfliegt. Glück auf den Weg. Steig du auf Schanzsäulen zum Gipfel des Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia, lockt mich ein edler Vergnügen. Lass uns Abschied nehmen, Moritz. Wir sehen uns heute und nie mehr. Ich habe meinem Vater um Vergebung geschrieben. Wisst ihr auch, dass man uns auskundschaftet? Dass wir keinen Augenblick sicher sind, aufgehoben zu werden? Mich wundert's nicht. Seid ihr den Schwarz nicht? Sagt er euch von keinem Brief, den er an mich hätte? Schon lang sucht er dich. Ich vermute so etwas. Wo ist er? Wo? Bleib! Wir haben ihn hierher beschieden. Du zitterst. Ich zittere nicht. Kameraden, dieser Brief. Freut euch mit mir. Ich bin der Glücklichste unter der Sonne. Warum sollte ich zittern? Bruder! Bruder, den Brief! Den Brief! Was für ein Brief? Gib, du hast ihn. Ich weiß von keinem Brief. Musst ihn haben. Er will uns verlassen, nicht wahr? Nein, ich soll ihm den Brief nicht in die Hände geben? Zerreiß ihn! Zerreiß ihn! Da hatte ich neben meinem Haus einen Graben, der sehr breit war, wo wir Buben uns in die Wette bemühten, hinüberzuspringen, aber das war umsonst. Flumpf lagst du. Was ist dir? Meines Bruders Hand. Neben meinem Haus lag ein Hund an einer Kette. Eine bissige Bestie, die dir die Mädels wie der Blitz am Rockzipfel hatte, wenn sie zu nah dran vorbeistrichen. Was treibt denn der Spiegelberg? Das war nun mein Seelengaudium, den Hund überall zu necken, wo ich noch konnte, und wollte halb krepieren vor Lachen, wenn mich das Luder dann so giftig anstierte und so gern auf mich losgerannt wäre, wenn's nur gekonnt wäre. Der Kerl ist unsinnig. Was geschieht? Er macht Gestus wie beim St. Veitstanz. Ein andermal mache ich sie auch wieder so und werf ihn mit einem Stein so derb an die Rippe, dass er vor Wut von der Kette reißt und auf mich darf. Und ich wie alle Donnerwetter reiß aus und davon. Sein Verstand geht im Ring herum. Ich glaube, er macht Verse. Tausend schwere Not. Da ist mir just der vermaledeite Graben dazwischen. Was zu tun? Der Hund ist mir hart auf den Fersen und wütig. Also kurz resolviert. Spiegelberg! Ein Anlauf genommen. Spiegelberg! Und drüben bin ich. Die Bestie hört nicht. Dem Sprung hat ich Leib und Leben zu verdanken. Die Bestie hätte mich zu Schanden gerissen. Aber wozu jetzt das? Der Mut wächst mit der Gefahr. Die Kraft erhebt sich im Drang. Das Schicksal muss einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir so quer durch den Weg streicht. Kerl! Träumst du? Oder? La bourse ou la vie. Mohr! Was hat er? Das müssen schöne Neuigkeiten sein. Lass doch sehen. Unglücklicher Bruder, der Anfang klingt lustig. Nur kürzlich muss ich dir melden, dass deine Hoffnung vereitelt ist. Du sollst hingehen, lässt dir der Vater sagen, wohin dich deine Schandtaten führen. Auch sagt er, würdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Gnade zu seinen Füßen zu erwimmern, wenn du nicht gewärtig sein wolltest im untersten Gewölb seiner Türme mit Wasser und Brot. So lang traktiert zu werden, bis deine Haare wachsen wie Adlersfedern und deine Nägel wie Vogelsklauen werden. Das sind seine eigenen Worte. Er befiehlt mir, den Brief zu schließen. Leb wohl auf ewig. Ich bedauere dich, Franz von Mohr. Ein zuckersüßes Brüderchen. Franz heißt die Kanaille. Von Wasser und Brot ist die Rede. Ein schönes Leben. Da habe ich anders für euch gesorgt. Sagt ich's nicht. Ich müsst am Ende für euch alle denken. Was sagt der Schafskopf? Der Esel will für uns alle denken? Hasen, Krüppel, Lahme, Hunde, seid ihr alles? Wenn ihr nicht das Herz habt, was Großes zu wagen. Nun, das wären wir freilich, du hast recht. Aber wird es uns auch aus dieser vermaledeiten Lage reißen, was du wagen wirst? Wird es? Aus dieser Lage reißen? Aus dieser Lage reißen? Und auf mehr raffiniert dein Fingerhut voll Gehirn, nicht? Und damit trab deine Mähre zum Stalle. Zu Helden, sag ich dir, zu Göttern wird's euch machen. Das ist viel auf einen Hieb. Aber es wird wohl eine halsbrechende Arbeit sein. Den Kopf wird's wenigstens kosten. Es braucht nichts als Mut. Denn was den Witz betrifft, den nehme ich ganz über mich. Mut, sag ich Schweizer. Mut, Roller, Grimm, Ratzmann, Schufterle, Mut! Mut! Wenn's nur das ist, Mut habe ich genug, um barfuß mitten durch die Hölle zu gehen. Mut genug, mich unterm lichten Galgen mit dem leibhaftigen Teufel... um einen armen Sünder zu balgen. Also denn, wenn auch ein Tropfen deutschen Heldenbluts in euren Adern rinnt, kommt. Wir wollen uns in den böhmischen Wäldern niederlassen, dort eine Räuberbande zusammenziehen. Was gafft ihr mich an? Ist euer bisschen Mut schon verdampft? Du bist wohl nicht der erste Gauner, der über den hohen Galgen weggesehen hat. Und doch, was hätten wir sonst noch für eine Wahl übrig? Wahl? Was? Nichts habt ihr zu wählen. Wollt ihr euch mit der Schaufel und Haue um einen Bissen trocken Brot abquälen? Oder wollt ihr zum Kalbsfell schwören? Und da ist noch sehr die Frage, ob man euren Gesichtern traut. Und dort unter der milzsüchtigen Laune eines gebieterischen Korporals das Fegefeuer im Voraus abverdienen. Oder bei klingendem Spiel nach dem Takt der Trommel spazieren gehen. Das habt ihr zu wählen. Da ist es beisammen, was ihr wählen könnt. So Unrecht hat der Spiegelberg eben nicht. Ich habe auch meine Pläne schon zusammengemacht, aber sie treffen endlich auf eins. Wie wär's, dachte ich, wenn ihr ein Taschenbuch oder sowas ähnliches zusammensudeltet und um den lieben Groschen rezensiertet, wie's Mode ist. Ich dachte, wie wenn du ein Pietist würdest. Und wenn das nicht geht, ein Atheist. Wir könnten die vier Evangelisten aufs Maul schlagen, ließen unser Buch durch den Schinder verbrennen und so ging's reißend ab. Ja. Moritz, du bist ein großer Mann. Oder es hat ein blindes Schwein ein Eichel gefunden. Vortreffliche Pläne, honette Gewerbe. Jetzt fehlte nur noch, dass wir Weiber und Kupplerinnen würden. Oder gar unsere Jungfernschaft zu Markte trieben. Possen, Possen, mein Plan wird euch immer am höchsten possieren. Und da habt ihr noch Ruhm und Unsterblichkeit. Auch so weit muss man hinausdenken, auch auf den Nachruhm. Und obenan in der Liste der ehrlichen Leute. Aber sag doch einer, wo der Moor bleibt. Was heißt du ehrlich? Reichen Filzen ein Drittteil ihrer Sorgen vom Hals schaffen, das stockende Geld in Umlauf bringen, das Gleichgewicht der Güter wiederherstellen, mit einem Wort das goldene Alter zurückrufen, dem lieben Gott von manchem lästigen Kostgänger helfen, ihm Krieg, teure Zeit und Doktors ersparen. Siehst du, das heißt ich ehrlich sein. Und so bei jedem Braten, den man isst, den schmeichelhaften Gedanken haben, den haben dir deine Finden, dein Löwenmut, deine Nachtwachen erworben. Und endlich gar bei lebendigem Leibe gen Himmel fahren und trotz Sturm und Wind, trotz dem gefräßigen Magen der alten Urahne Zeit unter Sonne und Mond und allen Fixsternen schweben, wo selbst die unvernünftigen Vögel des Himmels von edler Begierde herbeigelockt ihr himmlisches Konzert musizieren. Nicht wahr? Moritz, Moritz, Moritz, nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht vor dem dreibeinigten Tiere. Und das schreckt dich? Hasenherz, ist doch schon manches Universalgenie, das die Welt hätte reformieren können, auf dem Schindanger verfault. Und spricht man nicht von so einem Jahrhunderte, Jahrtausende lang? Und wenn dich der Wanderer so hin und her fliegen sieht im Winde, der muss auch kein Wasser im Hirn gehabt haben, brummt er in den Bart und seufzt über die elenden Zeiten. Meisterlich, Spiegelberg, meisterlich. Hä? Was steht ihr da und zaudert? Und lass es auch Prostitution heißen. Was folgt weiter? Kann man nicht auf den Falle mal ein Pülverchen mit sich führen, das einen so im Stillen über den Acheron fördert, wo kein Hahn danach kräht? Nein, Bruder Moritz, dein Vorschlag ist gut. Spiegelberg, du hast mich geworben. Du hast mein Gewissen in den Schlaf gesungen. Es ist eine Auktion in meinem Kopf. Pietisten, Rezensenten und Gauner. Wer am meisten betet, der hat mich. Nimm diese Hand, Moritz. Auch du, Schweizer. Also verpfänd ich meine Seele dem Teufel. Und deinen Namen den Sternen. Was liegt daran, wohin die Seele fährt? Kameraden, was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzückens auf? Kommt, Kameraden. Sachte, nur sachte. Das Tier muss auch seinen Kopf haben, Kinder. Was predigt der Zauderer? Auch die Freiheit muss ihren Herrn haben. Ja, Roller sagt recht. Und das muss ein erleuchteter Kopf sein. Ein feiner politischer Kopf muss das sein. Freilich müsst ihr einen Chef haben. Ich fürchte, er wird's nicht tun. Warum nicht? Sag's unverzagt, Roller. Vielleicht wird das doch tun. Ohne den Moor sind wir Leib ohne Seele. Stockfisch. Menschen. Menschen? Falsche, heuchlerische Krokodilbrut. Ihre Augen sind Wasser. Ihre Herzen sind Erz. Küsse auf den Lippen, Schwerter im Busen. Löwen und Leoparden füttern ihre Jungen. Raben tischen ihren Kleinen auf dem Aas. Und er! Bosheit habe ich dulden gelernt. Kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind mir mein eigen Herzblut zudrängt. Aber wenn Blutliebe zur Verräterin, wenn Vaterliebe zur Megäre wird, oh, so fange Feuer, männliche Gelassenheit, verwilde zum Tiger, sanftmütiges Lamm und jede Faser recke sich auf zu Grimm und Verderben. Höre, Moor. Warum ist dieser Geist nicht in einen Tiger gefahren, der sein wütendes Gebiss in Menschenfleisch haut? Ist das Vatertreue? Ist das Liebe für Liebe? Oh, ich möchte ein Bär sein und die Bären des Nordlands wieder dies mörderische Geschlecht anhetzen. Reue und keine Gnade. Oh, ich möchte den Ozean vergiften, dass sie den Tod aus allen Quellen saufen. Vertrauen, unüberwindliche Zuversicht und kein Erbarmen. So höre doch nur, was ich dir sage. Es ist unglaublich, es ist eine Täuschung, ein Traum, eine so rührende Bitte, eine so lebendige Schilderung des Elends. Steine hätten Tränen vergossen. Und doch. Oh, dass ich durch die ganze Natur das Horn des Aufruhrs blasen könnte. Luft, Erde, Meer, wieder die Hyänengezücht ins Treffen zu führen. Höre doch, so höre, vor Rasen hörst du ja nicht. Weg von mir, aus meinen Augen, du mit dem Menschengesicht, der mir jetzt eine Waffe in die Hand gäbe, dieser Otterbrut eine brennende Wunde zu versetzen, wer mir sagte, wo ich das Herz ihres Lebens erzielen, zermalmen, zernichten, er sei mein Freund, mein Engel, mein Gott, ich will ihn anbeten. Eben diese Freunde wollen ja wir sein. Komm mit uns in die böhmischen Wälder. Wir wollen eine Räuberbande sammeln. Und du? Du sollst unser Hauptmann sein. Du musst unser Hauptmann sein. Sklaven und Memmen! Wer blies dir das Wort ein? Das hast du nicht aus deiner Menschenseele hervorgeholt. Wer blies dir das Wort ein? Ja, das wollen wir. Der Gedanke verdient Vergötterung. Räuber und Mörder. Ich bin euer Hauptmann. Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit. Mörder, Räuber. Mit diesem Wort war das Gesetz unter meine Füße gerollt. Menschen haben Menschheit vor mir verborgen, da ich an Menschheit appellierte. Weg dann von mir. Sympathie und menschliche Schonung. Ich habe keinen Vater mehr. Ich habe keine Liebe mehr. Und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, dass mir jemals etwas teuer war. Kommt, ich bin euer Hauptmann. Schwört mir treu und gehorsam zu bis in den Tod. Wir schwören dir treu und gehorsam bis in den Tod. Treu und gehorsam bis in den Tod. Und hier schwöre ich euch treu und standhaft, euer Hauptmann zu bleiben bis in den Tod. Lasst uns gehen. Fürchtet euch nicht vor Tod und Gefahr. Jeden ereilet endlich sein Tag. Es sei auf dem weichen Kissen oder im rauen Gewühl des Gefechts oder auf offenem Galgen und Rad. Eins davon ist unser Schicksal. Dein Register hat ein Loch. Du hast Verräterei weggelassen. Du siehst weg, Amalia. Verdiene ich weniger als der, den der Vater verflucht hat? Ah, des liebevollen, barmherzigen Vaters, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Daheim labt er sich mit süßem, köstlichen Wein, während sein großer, herrlicher Sohn darbt. Seinen einzigen Sohn. Ich dächte, er hätte ihrer Zween. Ja. Er verdient, solche Söhne zu haben, wie du bist. Auf seinem Todbett wird er umsonst die welken Hände ausstrecken nach seinem Karl und schaudern zurückfahren, wenn er die eiskalte Hand seines Franzens fasst. Sprich, Franz, liebe, brüderliche Seele, bedauerst du deinen Bruder? Nein, Unmensch, du hassest ihn. Du hassest mich doch auch. Ich liebe dich wie mich selbst, Amalia. Wenn du mich liebst, kannst du mir dann wohl eine Bitte abschlagen? Keine. Keine, wenn sie nicht mehr ist als mein Leben. Hasse mich. Ich müsste feuerrot werden vor Scham, wenn ich an Karln denke und mir eben einfiele, dass du mich nicht hassest. Jetzt geh und lass mich. Ich bin so gern allein. Amalia, du hast jenen Elenden gesehen, der in unserem Siechenhaus seinen Geist auskeuchte. Ruf dies Bild noch einmal ganz in deine Seele zurück und Karl steht vor dir. Seine Küsse sind Pest. Seine Lippen vergiften die deinen. Graut dir vor diesem Karl? Wenn es doch wenigstens nur einen Schleier hätte, das garstige Laster, sich dem Auge der Welt zu entstehlen. Aber da verrät sich's im toten, blassen, eingefallenen Gesicht und dreht die Knochen hässlich hervor. Da stammelt's in der halben, verstümmelten Stimme. Da spritzt es den eitrichten, fressenden Schaum aus Stirn und Wangen und Mund und der ganzen Fläche des Leibes zum scheußlichen Aussatz hervor und nistet abscheulich in den Gruben der viehischen Schande. Mir Ekel! Schamloser Lästerer! Geh, gaff ihn selbst an, deinen schönen, göttlichen Karl. Der bloße Hauch seines Mundes wird dich in jenen schwarzen, todähnlichen Schwindel hauchen, der den Geruch eines berstenden Aases begleitet. Aber ist es nicht ungerecht, einen Menschen um seiner siechen Außenseite willen zu verdammen? Auch im elendesten Krüppel kann eine große, liebenswürdige Seele wie ein Rubin aus dem Schlamme glänzen. Freilich, wenn das Laster auch die Festen des Charakters erschüttert, wenn mit der Keuschheit auch die Tugend davonfliegt, wenn mit dem Körper auch der Geist zum Krüppel verdirbt. Karl, nun erkenne ich dich wieder. Alles war Lüge. Weißt du nicht, dass Karl unmöglich das werden kann? Wie gottlos, wie abscheulich. Geh aus meinen Augen. Du kennst mich nicht, Amalia. Du kennst mich gar nicht. Oh, ich kenne dich. Von jetzt an kenne ich dich. Geh. Du beleidigst mich. Geh. Du hassest mich? Ich verachte dich. Geh. So sollst du vor mir zittern. Mich, einen Bettler aufopfern. So hat die Welt sich umgedreht. Bettler sind Könige und Könige sind Bettler. Der Blick, mit dem er bettelt, muss ein Blick sein, der die Herrlichkeit, den Pomp, die Triumphe der Großen und Reichen zernichtet. Seid verdammt, Gold und Silber und Juwelen zu tragen, ihr Großen und Reichen. Karl, so bin ich dein Wert. Es dauert mir zu lange. Soll sich mein hochfliegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen? Ein Licht ausgeblasen, mehr ist's nicht. Und doch möchte ich das nicht gern selbst getan haben, um der Leute willen. Ich möchte ihn nicht gern getötet, aber abgelebt. Ich möchte es machen wie der gescheite Arzt, nur umgekehrt. Nicht der Natur durch einen Querstreich den Weg verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange befördert. Philosophen und Mediziner lehren mich, wie treffend die Stimmungen des Geistes mit den Bewegungen der Maschine zusammenlauten. Leidenschaften misshandeln die Lebenskraft. Der überladene Geist drückt sein Gehäuse zu Boden. Wie denn nun? Wer es verstünde, dem Tod diesen ungebahnten Weg in das Schloss des Lebens zu ebnen, den Körper vom Geist aus zu verderben? Ein Originalwerk. Wer das zustand brächte, sei ein Werk ohnegleichen. Welche Gattung von Empfindnissen werde ich wählen müssen? Zorn. Dieser heißhungrige Wolf frisst sich zu schnell satt. Sorge. Dieser Wurm nagt mir zu langsam. Gram. Diese Natter schleicht mir zu träge. Furcht. Die Hoffnung lässt sie nicht umgreifen. Was? Sind das all die Henker des Menschen? Wie? Nun? Was? Nein. Schreck. Was kann der Schreck nicht? Und doch, wenn er auch diesem Sturm stünde, wenn er... Oh, so komme du mir zu Hilfe, Jammer. Und du, Reue. Und du, heulende Selbstverklagung. So fall ich Streich auf Streich, Sturm auf Sturm, dieses zerbrechliche Leben an, bis den Furientrupp zuletzt schließt, die Verzweiflung. Der Plan ist fertig. Ich habe dir etwas zu sagen. Hermann. Ich höre mit 1000 Ohren. Ich kenne dich, du bist ein entschlossener Kerl. Soldatenherz, Haar auf der Zunge. Mein Vater hat dich sehr beleidigt, Hermann. Der Teufel hole mich, wenn ich's vergesse. Das ist der Ton eines Manns. Du gefällst mir, Hermann. Nimm diesen Beutel, Hermann. Er sollte schwerer sein, wenn ich erst Herr wäre. Das ist ja mein ewiger Wunsch, gnädiger Junker. Ich danke euch. Wirklich? Hermann, wünschest du wirklich, ich wäre Herr? Aber mein Vater hat das Mark eines Löwen und ich bin der jüngere Sohn. Ich wollt, ihr wärt der ältere Sohn. Und euer Vater hätte das Mark eines schwindsüchtigen Mädchens. Wie dich der ältere Sohn dann belohnen wollte. Wie er dich aus diesem unedlen Staub, der sich so wenig mit deinem Geist und Adel verträgt, ans Licht emporheben wollte. Aber ich vergesse, wovon ich dir sagen wollte. Hast du das Fräulein von Edelreich schon vergessen, Hermann? Wetterelement. Was erinnert ihr mich an das? Mein Bruder hat sie dir weggefischt. Er soll dafür büßen. Sie gab dir einen Korb. Ich glaube gar, er warf dich die Treppen hinunter. Ich will ihn dafür in die Hölle stoßen. Er sagte, man raune sich einander ins Ohr. Du seist zwischen dem Rindfleisch und Meerrettich gemacht worden. Blitzdonner und Hagel, seid still! Dein Vater habe dich nie ansehen können, ohne an die Brust zu schlagen und zu seufzen. Gott sei mir Sünder gnädig. Alle Teufel, ich will ihm die Augen mit den Nägeln auskratzen. Was, du wirst böse? Was kannst du böse auf ihn sein? Was kannst du ihm Böses tun? Was kann so eine Ratze gegen einen Löwen? Dein Zorn versüßt ihm seinen Triumph nur. Du kannst nichts tun, als deine Zähne zusammenschlagen und deine Wut an trockenem Brot auslassen. Ich will ihn zu Staub zerreiben. Pfui. Hermann, du bist ein Kavalier. Du musst den Schimpf nicht auf dir sitzen lassen. Du musst das Fräulein nicht fahren lassen. Nein, das musst du um alle Welt nicht tun. Ich würde das Äußerste versuchen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Ich ruhe nicht, bis ich ihn und ihn unterm Boden habe. Nicht so stürmisch. Komm näher. Du sollst Amalia haben. Das muss ich. Trotz dem Teufel, das muss ich. Du sollst sie haben, sag ich dir, und das von meiner Hand. Komm näher. Du weißt vielleicht nicht, dass Karl so gut als enterbt ist. Das erste Wort, das ich höre. Ja, sag ich dir, seit 11 Monaten so gut als enterbt. Aber schon bereut der Alte den voreiligen Schritt. Auch liegt ihm die Edelreich täglich hart an mit ihren Vorwürfen und Klagen. Über kurz oder lang wird er ihn an allen 4 Enden der Welt aufsuchen lassen und... Gute Nacht, Hermann, wenn er ihn findet. Du kannst ihm ganz demütig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt. Ich will ihn am Kruzifix erwürgen. Der Vater wird ihm bald die Herrschaft abtreten und ich, der ich dich zu einem wichtigen und großen Manne machen wollte... Ich selbst, Hermann, werde tief gebückt vor seiner Türschwelle. Nein, das sollt ihr nicht. Wenn noch ein Fünkchen Verstand in diesem Gehirne glostet, das sollt ihr nicht. Wirst du es hindern? Auch dich, mein lieber Hermann, wird er seine Geißel fühlen lassen. So steht's mit deiner Anwerbung ums Fräulein. Mit deinen Aussichten, mit deinen Entwürfen. Sagt mir, was soll ich tun? Höre denn, Hermann. Dass du siehst, wie ich mir dein Schicksal zu Herzen nehme, als ein redlicher Freund. Geh, kleide dich um, mach dich ganz unkenntlich, lass dich beim Alten melden, gib vor, du kämest geradenwegs aus Böhmen, hättest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt, hättest ihn auf der Wahlstatt den Geist aufgeben sehen. Wird man mir glauben. Hier findest du deine Kommission ausführlich. Aber du musst dein Wort nicht zurücknehmen. Rechnet auf mich. Adieu. Die Ernte ist dein, lieber Hermann. Wenn der Ochse den Kornwagen in die Scheune gezogen hat, muss er mit Heu vorlieb nehmen, die eine Stallmagd und keine Amalia. Es wartet draußen ein Mann auf euch. Er bittet, vorgelassen zu werden. Teures Weib. Geh, hol die Todeslanze. Lass mich fort zum wilden Kriegestanze. Er habe euch eine wichtige Zeitung. Meine Schultern tragen Ilium. Über Astyanax, unsere Götter. Mir ist auf der Welt nur etwas wichtig. Du weißt, Amalia. Ist ein Unglücklicher, der meiner Hilfe bedarf? Hektor Feld. Ist sein Bettler. Er soll eilig heraufkommen. Ein Vaterlandserretter. Und wir sehen uns wieder. In Elysium. Hier ist der Mann. Schreckliche Botschaften, sagt er, warten auf euch. Könnt ihr sie hören? Ich kenne nur eine. Tritt her, mein Freund. Und schone meinen nicht. Gnädiger Herr, lasst es einen armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Willen euer Herz durchbohrt. Ich bin ein Fremdling in diesem Land, aber euch kenne ich sehr gut. Ihr seid der Vater Karls von Moor. Woher weißt du das? Ich kannte euren Sohn. Er lebt? Wo ist er? Wo? Wo? Du weißt von meinem Sohn? Er studierte in Leipzig. Von da zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er durchschwärmte Deutschland in die Runde und, wie er mir sagte, er bettelte sein Brot vor den Türen. 5 Monate darauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Österreich wieder aus. Und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog ihn der Hall von Friedrich Siegreicher Trommel nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, dass ich den Tod sterbe auf dem Bette der Helden, ich hab keinen Vater mehr. Sieh mich nicht an, Amalia. Man gab ihm eine Fahne. Er flog den preußischen Siegesflug mit. Wir kamen zusammen unter ein Zelt zu liegen. Er sprach viel von seinem alten Vater und von bessern vergangenen Tagen und von vereitelten Hoffnungen. Und standen die Tränen in den Augen. Stille. Still, still. 8 Tage drauf war das heiße Treffen bei Prag. Ich darf euch sagen, euer Sohn hat sich gehalten wie ein wackerer Kriegsmann. Er tat Wunder vor den Augen der Armee. Kugeln fielen rechts und links. Euer Sohn stand. Eine Kugel zerschmetterte ihm die rechte Hand. Euer Sohn nahm die Fahne in die linke und stand. Ich traf ihn am Abend der Schlacht, niedergesunken unter Kugelgepfeife. Mit der linken hielt er das stürzende Blut. Die rechte hatte er in die Erde gegraben. Bruder, rief er mir entgegen, es lief ein Gemurmel durch die Glieder, der General sei vor einer Stunde gefallen. Er ist gefallen, sagt ich. Und du? Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er und ließ die linke Hand los. Der folge seinem General wie ich. Bald darauf haucht er seine große Seele dem Helden zu. Dass der Tod deine verfluchte Zunge versiegle. Bist du hierher gekommen, unserem Vater den Todesstoß zu geben? Vater, Amalia, Vater. Es war der letzte Wille meines sterbenden Kameraden. Sag meinem Vater, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Tod. Ich sei gefallen in Verzweiflung. Mein Fluch ihn gejagt in den Tod. Gefallen in Verzweiflung. Sein letzter Seufzer war Amalia. Amalia? Oh, was habt ihr gemacht? Vater, mein Karl, mein Bruder. Wer? Mein Fluch ihn gejagt in den Tod. Gefallen in Verzweiflung. Den Jammer stehe ich nicht aus. Warum habt ihr das auch gemacht? Jugend, Verzweiflung, Tod. Wehe! Tod! Verlasst mich nicht, meine Tochter! Frust! Gib mir meinen Sohn wieder! Wer war's, der ihm den Fluch gab? Wer war's, der seinen Sohn jagte in Kampf und Tod und Verzweiflung? Oh, er war ein Engel, ein Kleinod des Himmels. Fluch über seine Henker, Fluch, Fluch über euch selber. Er war ein Engel, war Kleinod des Himmels. Fluch, Fluch, Verderben, Fluch über mich selber. Ich bin der Vater, der seinen großen Sohn erschlug. Mich lief der Biss in den Tod. Mich zu rächen rannte er in Kampf und Tod. Ungeheuer, ungeheuer. Erst dahin, was helfen späte Klagen? Es ist leichter morden als lebendig machen. Ihr werdet ihn nimmer aus seinem Grabe zurückholen. Nimmer, nimmer, nimmer aus dem Grabe zurückholen. Hin, verloren auf ewig. Und du hast mir den Fluch aus dem Herzen geschwärzt, du. Du, meine Sonne wieder. Reizt meinen Grimm nicht. Ich verlasse euch im Tode. Scheißer! Scheißer! Schafft mir meinen Sohn wieder. Kraftlose Knochen. Sterbt. Verzweifelt. Wehe, wehe, verzweifeln, aber nicht sterben. Sie fliehen, verlassen mich im Tode. Meine guten Engel fliehen von mir. Weichen alle die Heiligen vom eisgrauen Mörder. Wehe, wehe, will mir keiner das Haupt halten. Will keiner die ringende Seele entbinden. Keine Söhne, keine Töchter, keine Freunde. Menschen nur. Will keiner. Allein. Verlassen. Wehe. Wehe. Verzweifeln, aber nicht sterben. Brut des Himmels, kommst du, meine Seele zu lösen? Ihr habt einen herrlichen Sohn verloren. Ermordet, willst du sagen. Mit diesem Zeugnis belastet, trete ich vor den Richterstuhl Gottes. Nicht. Wir wären zu glücklich gewesen auf dieser Welt. Droben. Droben. Über den Sonnen. Wir sehen ihn wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. Es wird mir durch die Seele schneiden, ein Schwert. Ich hab meinen Sohn ermordet. Er wird euch die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln. Er wird mir lächeln, sagst du? Vergeben? Das ist schwer, es ist traurig. Ich sterbe und mein Sohn Karl ist nicht hier. Ich werde zu Grabe getragen und er weint nicht in meinem Grabe. Wie süß ist es, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gebet eines Sohns. Ja, süß. Himmlisch süß ist, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gesang des Geliebten. Vielleicht träumt man auch noch im Grabe. Fort. Ein langer, ewiger, unendlicher Traum von Karln, bis man die Glocke der Auferstehung läutet und von jetzt an in seinen Armen auf ewig tot. Tot. Stehlen! Stehlen! Stehlen! Morden! Stehlen! Stehlen! Huren! Huren! Stehlen! Balgen! Steigen! Steigen! Steigen! Heißt bei uns Steigen. Nur die Zeit zerstreuen! Morgen hangen wir am Galgen! Doch lasst uns heute lustig sein! Steigen! Steigen! Steigen! Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne. Der Wald ist unser Nachtquartier, bei Sturm und Wind hantieren wir. Der Mond ist unsere Sonne. Heut laden wir bei Pfaffen uns ein. Bei Masten, Pächtern, morgen. Was drüber ist, da lassen wir fein den lieben Herrgott sorgen, das Wehgeheul geschlagener Väter, der bangen Mütter klagte Zeter, das Winseln der verlassenen Braut ist Maus für unsere Trommelhaut. Ah! Wenn sie euch unter den Beinen so zucken, ausbrüllen die Kälber und fallen wie Mucken. Das kitzelt unseren Augenstern, das schmeichelt unseren Ohren. Und wenn mein Stündlein kommen, nun der Henker soll es holen, so haben wir bald unseren Lohn und schmieren unsere Sohlen. Ich gehe letzthin in die Druckerei, geb vor, ich hätte den berüchtigten Spiegelberg gesehen und diktiere einem Skrizler, der dort saß, das leibhafte Bild von einem dortigen Wurmdoktor in die Feder. Der Kerl wird eingezogen, par force inquiriert und in der Angst und in der Dummheit gesteht er dir, hol mich der Teufel, gesteht er dir, er sei der Spiegelberg. Donner und Wetter, ich war eben auf dem Sprung, mich beim Magistrat anzugeben, dass die Kanaille mir meinen Namen so verhunzen soll. Wie ich sage, 3 Monate drauf hängt er. Du bist eben noch immer der Alte. Das bin ich, wie du siehst, an Leib und Seel. Einen Spaß muss ich dir doch erzählen, den ich neulich im Zäzilienkloster angerichtet habe. Ich treffe das Kloster auf meiner Wanderschaft, so gegen die Dämmerung. Und da ich eben den Tag noch keine Patrone verschossen hatte, so musste die Nacht noch durch einen Streich verherrlicht werden. Wir halten uns ruhig. Es wird mausstill, die Lichter gehen aus. Wir denken, die Nonnen könnten jetzt in den Federn sein. Nun nehme ich einen Kameraden mit mir, heißt die anderen warten vorm Tor, bis sie mein Pfeifchen hören würden, und schleich mich hinein. Wir gehen von Zelle zu Zelle und nehmen einer Schwester nach der anderen ihre Kleider. Endlich auch der Äbtissin. Jetzt pfeife ich und meine Kerls draußen fangen an zu stürmen, als käme der jüngste Tag, und hinein mit bestialischem Gepolter in die Zellen der Schwestern. Da hättest du die Hatz sehen sollen, wie die armen Tierchen in der Finstere nach ihren Röcken tappten, wie sie sich vor Schreck und Bestürzung in Bettlaken wickelten oder unter dem Ofen zusammenkrochen. Andere die Stube so besprenzten, dass du hättest das Schwimmen drin lernen können. Endlich gar die alte Schnurre, die Äbtissin. Angezogen wie Eva vor dem Fall, Nun denk dir einmal, diese runzlichte, zottichte Vettel vor mir herumtanzen und mich bei ihrer jungfräulichen Sittsamkeit beschwören. Bäh. Alle Teufel! Ich hatte schon den Ellbogen angesetzt, ihr die übrig gebliebenen wenigen Zähne vollends in den Mastarm zu stoßen. Entweder heraus mit dem Klosterschatz oder, ich sage dir, ich habe aus dem Kloster mehr dann 1000 Taler Werts geschleift. Und den Spaß obendrein. Meine Kerls haben ihnen ein Andenken hinterlassen. Sie werden ihre 9 Monate dran zu schleppen haben. Sag du, ob das kein Luderleben ist. Und dabei bleibt man frisch und stark. Ich weiß nicht, ich muss was Magnetisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel anzieht wie Stahl und Eisen. Schöner Magnet, du. Aber so möchte ich doch wissen, was für Hexereien du brauchst. Kopf musst du haben. Auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie. Ein gewisses, dass ich so sage, Spitzbubenklima. Man hat mir Italien gerühmt. Ja. Man muss niemand sein Recht vorenthalten. Italien weist auch seine Männer auf. Und wenn Deutschland so fortmacht, wie es bereits auf dem Weg ist, so kann mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Gutes kommen. Wo war ich stehen geblieben? Bei den Kunstgriffen. Ja, ich muss dir sagen, du richtest nichts aus, wenn du nicht Leib und Seele verderbst. Glaub es mir, ich habe das aus meiner starken Praxis wohl 50-mal abstrahiert. Wenn der ehrliche Mann einmal aus dem Nest gejagt ist, ist der Teufel Meister. Der Schritt ist dann so leicht als der Sprung von einer Hure zu einer Betschwester. Horch doch. Ratsmann, ich rieche Pulver. Ich riech's auch. Es wird in der Nähe was gesetzt haben. Ja, ja. Wie ich dir sage, Boritz, du wirst dem Hauptmann mit deinen Rekruten willkommen sein. Das ist dir ein Chor Kerls, Bruder. Deliziöse Bursche, sag ich dir. Aber ihr habt auch schon ehrliche Kerls in Versuchung geführt. Ich will nicht hoffen. Sans Spaß, und sie schämen sich nicht, unter ihm zu dienen. Er mordet nicht um des Raubes willen wie wir. Nach dem Geld schien er nicht mehr zu fragen, sobald er es vollauf haben konnte. Aber soll er dir einen Schurken unter den Hammer kriegen, der die Gesetze falsch münzt? Oder sonst ein Herrchen von dem Gelichter? Da ist er dir in seinem Element und haust, als wenn jede Faser an ihm eine Furie wäre. Neulich erfuhren wir, dass ein reicher Graf von Regensburg durchkommen würde, der einen Prozess von 1 Million durch die Pfiffe seines Advokaten durchgesetzt hätte. Wie viel sind unserer? Fragt er mich. Nicht mehr als 5, sagte ich. Es ist genug, sagt er. Wir machten uns auf den Weg. Die ganze Zeit über sprach er kein Wort, lief abseitwärts und allein. Endlich kommt der Graf hergefahren, der Advokat saß bei ihm drin, voraus ein Reiter, nebenher 2 Knechte. Da hättest du den Mann sehen sollen, wie er 2 Terzerolen in der Hand vor uns her auf den Wagen zusprang und die Stimme, mit der er rief, halt, bist du der Schelm, der die Gerechtigkeit zur feilen Hure macht? Der Advokat zitterte, der Dolch stak in seinem Bauch wie ein Nagel in der Wand. Ich habe das meine getan, rief er, das Plündern ist eure Sache. Bruder, was ich dir vorhin erzählt habe, bleibt unter uns. Er braucht's nicht zu wissen. Verstehst du? Ich verstehe. Du verstehst mich. Ich verstehe. Roller! Roller! Was denn? Roller! Schon über 3 Wochen sitzt der Spiegelberg. Man hat ihn auf der Tortur examiniert, wo der Hauptmann sei. Er hat nichts bekannt. Gestern ist ihm der Prozess gemacht worden. Der Hauptmann schäumt wie ein Eber. Er hat immer am meisten gehalten auf Roller. Mir ist bang für die Stadt, der arme Roller. Sie hat... Du bist im Trocknen, Roller. Führt meinen Rappen ab und wascht ihn mit Wein. Das hat gegolten. Bist du vom Rat auferstanden? Bist du sein Geist oder bist du es wirklich? Ich bin's leibhaftig. Ganz. Wo glaubst du, dass ich herkomme? Der Stab war schon über dich gebrochen. Das war er, freilich. Und noch mehr. Ich komme Rektor vom Galgen hier. Lass mich nur erst zu Atem kommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gib mir ein Glas Brandenwein. Du auch wieder hier, Spiegelberg? Ich glaubte, dich woanders wiederzusehen. Er bringt Rekruten mit. Gib mir noch ein Glas Brandenwein. Meine Knochen fallen auseinander. Oh, mein Hauptmann. Ach. So, sag doch, wie bist du davongekommen? Vom Galgen her, sagst du? Vom Galgen her. Ich war auch nur 3 Schritte von der Sakramentsleiter, auf der ich in den Schoß Abrahams steigen sollte. So nah, war dir schon mit Haut und Haar auf die Anatomie verhandelt. Hättest mein Leben um eine Prise Schnupftabak haben können. Dem Hauptmann danke ich Luft, Freiheit und Leben. Es war ein Spaß, der sich hören lässt. Wir hatten den Tag vorher durch unsere Spionen Wind gekriegt, der Roller liege tüchtig im Salz. Und wenn der Himmel nicht bei Zeit noch einfallen wolle, so werde er morgen am Tag, das war als heut, den Weg alles Fleisches gehen müssen. Auf, sagt der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? Wir retten ihn oder retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens doch eine Todesfackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat. Die ganze Bande wird aufgeboten. Wir schicken einen Expressen an ihn, der es ihm in einem Zettelchen beibrachte, dass er ihm in die Suppe warf. Ich verzweifelte an dem Erfolg. Wir passten die Zeit ab, bis die Passagen leer waren. Die ganze Stadt zog dem Spektakel nach. Der Lärm und der Galgenpsalm johlten weit. Jetzt, sagt der Hauptmann, brennt an! Die Kerl flogen wie Pfeile, steckten die Stadt an 33 Ecken zumal in Brand, werfen feurige Lunten in die Nähe des Pulverturms, in Kirchen und Scheunen. Mordbleu! Es war keine Viertelstunde vergangen. Der Wind half die Flamme bis in die obersten Giebel jagen. Wir indes, Gasse auf, Gasse nieder, wie Furien. Feurio! Feurio! Durch die ganze Stadt. Geheul, Geschrei, Gepolter. Fangen an, die Brandglocken zu brummen. Knallt der Pulverturm in die Luft, als wäre die Erde mitten in zwei geborsten. Und der Himmel zerplatzt. Und die Hölle 10.000 Klafter tiefer versunken. Jetzt sah mein Gefolge zurück. Da lag die Stadt wie Gomorra und Sodom. Der ganze Horizont war Feuer, Schwefel und Rauch. 40 Gebirge brüllen den infernalischen Schwanken, die rundherum nach. Ein panischer Schreck schmeißt alle zu Boden. Jetzt nutze ich den Zeitpunkt und risch wie der Wind. Ich war losgebunden, so nah war es dabei, da meine Begleiter versteinert wie Lots Weib zurückschauen. Reiß aus davon. 60 Schritte weg, werfe ich die Kleider ab, stürze mich in den Fluss, schwimm unterm Wasser fort, bis ich glaubte, ihnen aus dem Gesichte zu sein. Mein Hauptmann schon parat mit Pferden und Kleidern. So bin ich entkommen. Moor, möchtest du auch bald in den Pfeffer geraten, dass ich dir Gleiches mit Gleichem vergelten kann? Ein bestialischer Wunsch, für den man dich hängen sollte. Ihr hättet sollen, den Strick um den Hals mit lebendigem Leib zu Grabe marschieren wie ich. Und die sakramentalischen Anstalten und Schinderszeremonien. Und mit jedem Schritt näher und fürchterlich. Naja, die verfluchte Maschine, wo ich einlogiert werden sollte, im Glanz der schrecklichen Morgensonne steigend. Und die lauernden Schindersknechte und die christliche Musik und das alles. Alles. Und obendrein noch der Vorgeschmack der Seligkeit, die mir blühte. Bruder, Bruder! Und auf einmal die Losung zur Freiheit. Das war ein Knall, als ob dem Himmelsfass ein Reif gesprungen wäre. Hört, Kanaillen, ich sag euch, wenn man aus dem glühenden Ofen ins Eiswasser springt, kann man den Abfall nicht so stark spüren als ich, da ich am anderen Ufer war. Armer Schlucker, nun ist's ja verschwitzt. Ich möchte das nicht zum zweiten Mal erleben. Sterben ist etwas mehr als Harlekinsprung und Todesangst ist ärger als Sterben. Und der hüpfende Pulverturm, darum stank auch die Luft so nach Schwefel stundenweit, als würde die ganze Garderobe des Molochs unter dem Firmament ausgelüftet. Es war ein Meisterstreich. Hauptmann, ich beneide dich drum. Wir haben Ihnen eins angerichtet, daran Sie 14 Tage werden zu löschen haben. Wenn Sie dem Feuer wehren wollen, so müssen Sie die Stadt durch Wasser ruinieren. Ha ha ha ha! Weißt du nicht, Schufterle, wie viel es Tote gesetzt hat? 83, sagt man, der Turm allein hat ihrer 60 zu Staub zerschmettert. Roller, du bist teuer bezahlt. Was heißt aber das? Ja, wenn's Männer gewesen wären, aber da waren's Wickelkinder, die ihre Laken vergolden. Eingeschnurrte Mütterchen, denen die Mücken wehrten. Ausgedorrte Ofenhocker, die keine Türe mehr finden konnten. Patienten, die nach dem Doktor winselten, der der Hatz nachgezogen war. Was leichte Beine hatte, war ausgeflogen der Komödie nach. Und nur der Bodensatz der Stadt blieb zurück, die Häuser zu hüten. Kranke, sagst du? Greise und Kinder? Ja, und Kindbetterinnen dazu, hochschwangere Weiber, die befürchteten, unterm lichten Galgen zu abortieren. Junge Frauen, die besorgten, sich an den Schinderstückchen zu versehen und ihrem Kind den Mutterleib, den Galgen, auf den Buckel zu brennen. Arme Poeten, die keine Schuhe mehr anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, was dergleichen Hundsgesindel mehr ist. Lohnt der Mühe nicht, dass man davon rät. Wie ich von ungefähr so an einer Baracke vorbeigehe, höre ich von drinnen ein Gezeter. Ich gucke hinein, wie ich es bei Licht besehe. Was war's? Ein Kind war's. Nur frisch und gesund. Das lag auf dem Boden unterm Tisch. Und der Tisch wollte eben angehen. Armes Tierchen, sagte ich. Du verfrierst ja hier. Und warf's in die Flamme. Wirklich? Schufterle? Und diese Flamme brenne in deinem Busen, bis die Ewigkeit grau wird. Ungeheuer! Lass dich nimmer unter meiner Bande sehen. Murtier, überleg dir! Wer überlegt, wann ich befehle? Fort mit ihm! Ladet alle Gewehre. Ganze Haufen böhmischer Retter schwadronieren im Holz herum. Haben wir sie aus den Federn geschüttelt. Freu dich doch, Roller, das habe ich mir lang gewünscht, mich mit so Kommissbrotrittern herumzuhauen. Rings ziehen ihre etliche einen Cordon um den mittleren Wald. Haben sie so lange gewartet, bis wir ihnen die Streu unterm Arsch angezündet haben, Brüder, so hat's keine Not. Sie setzen ihr Leben an 7 Kreuzer. Fechten wir nicht für Hals und Freiheit. Wir sind gefangen. Husaren, Dragoner, Jäger sprengen um die Anhöhe und halten die Luftlöcher besetzt. Können wir denn nicht mehr entwischen? Entwischen? So wollte ich doch, dass du im Kloak erstickst. Drecksseele. Kinder, wir sind verloren. Oder wir müssen fechten wie angeschossene Eber. Für uns an, Hauptmann, wir folgen dir in den Rachen des Todes. Es fehlt doch an Pulver nicht? Pulver genug, die Erde gegen den Mond zu sprengen. Gut, gut. Ein Teil ins Dickicht und Feuer auf sie im Hinterhalt. Da gehörst du in Spiegelberg. Die anderen fallen ihnen in die Flanken. Zugleich muss jeder sein Pfeifchen hören lassen und im Wald herumjagen, dass unsere Anzahl schrecklicher werde. Roller, Schweizer, wir fechten im Gedränge. Hauptmann, der Schufterle. Schweig. Ich bitte dich. Weg! Nein, er danke seiner Schande. Sie hat ihn gerettet. Er soll nicht sterben, wenn ich und Schweizer sterben und Roller. Lass ihn seine Kleider ausziehen, so will ich sagen, er sei ein Reisender und ich habe ihn bestohlen. Sei ruhig, Schweizer. Ich schwöre drauf, er wird doch noch gehangen werden. Mit eurer Erlaubnis, meine Herren. Ich bin ein Bevollmächtigter des Gerichts. Und draußen stehen 800, die jedes Haar um meine Schläfen bewachen. Bravo. Sagen Sie kurz, was haben Sie hier zu tun? Mich sendet die hohe Obrigkeit, die über Leben und Tod spricht. Ihr Diebe, ihr Mordbrenner, ihr Schelmen, Aussatz der Menschheit, Kolonie für Galgen und Rat. Und hör auf zu schimpfen, oder? Schweizer, verdirbst ihm ja das Konzept. Er hat seine Predigt so brav auswendig gelernt. Nur weiter, mein Herr, für Galgen und Rat. Entsetzlicher Mensch. Picht nicht das Blut des ermordeten Reichsgrafen an deinen verfluchten Fingern? Hast du nicht das Heiligtum des Herrn mit diebischen Händen durchbrochen und die geweihten Gefäße des Nachtmahls entwandt? Hast du nicht Feuerbrände in unsere gottesfürchtige Stadt geworfen und den Pulverturm über die Häupter guter Christen herabgestürzt? Gräuliche, gräuliche Frevel, die bis zum Himmel hinaufstinken. Das jüngste Gericht waffnen, das es reißend daherbricht, reif zur Vergeltung, zeitig zur letzten Posaune. Meisterlich geraten bis hierher. Aber zur Sache. Was lässt mir der hochlöbliche Magistrat durch Sie kundmachen? Was du nie wert bist zu empfangen. Was nur dein Auge absehen kann, bist du eingeschlossen von unseren Reitern. Hier ist kein Raum zum Entrinnen mehr. Hört ihr es wohl, Roller, Schweizer? Aber nur weiter, mein Herr. Höre dann, wie gütig, wie langmütig das Gericht mit dir verfährt. wirst du jetzt gleich zum Kreuz kriechen und um Gnade und Schonung flehen. Siehe, so wird dir die Strenge selbst erbarmen, die Gerechtigkeit eine liebende Mutter sein. Sie drückt das Auge bei der Hälfte deiner Verbrechen zu und lässt es, denk doch, und lässt es bei dem Rade bewenden. Hast du's gehört, Hauptmann? Soll ich hingehen und diesem abgerichteten Schäferhund die Gurgel zusammenschnüren, dass ihm der rote Saft aus allen Schweißlöchern sprudelt? Hauptmann, soll ich diesem Kerl das Oberste zu Unterst und das Firmament wie einen Kegel aufsetzen? Mir lass die Wollust, ihn zu Brei zusammenzureiben. Weg von ihm! Hören Sie! Wahr ist's. Ich habe den Reichsgrafen erschlagen, die Domenikuskirche angezündet und geplündert. Hab Feuerbrände in eure bigotte Stadt geworfen und den Pulverturm über die Häupter guter Christen herabgestürzt. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch mehr getan. Gehen Sie hin und richten Sie Punkt für Punkt den Herren des Gerichts über Leben und Tod aus, was Sie hören werden. Diesen Rubin zog ich einem Minister vom Finger, den ich auf der Jagd zu Füßen seines Fürsten niederwarf. Er hatte sich zu seinem ersten Günstling emporgeschmeichelt. Der Fall seines Nachbars war seiner Hoheit Schemel. Diesen Demant zog ich einem Finanzrat ab, der Ehrenstellen und Ämter an die Meistbietenden verkaufte. Diesen Achat trage ich einem Pfaffen zur Ehre, den ich mit eigener Hand erwürgte. Als er auf offener Kanzel darüber geweint hatte, dass die Inquisition so in Zerfall käme, da donnern sie Sanftmut und Duldung aus ihren Wolken und bringen dem Gott der Liebe Menschenopfer. Oh, über euch Falschmünzer der Wahrheit, euch Affen der Gottheit. Ihr scheut euch nicht vor Kreuz und Altären zu knien. Ihr zerfleischt eure Röcke mit Riemen. Ihr foltert euer Fleisch mit Fasten. Ihr wähnt mit diesen erbärmlichen Gaukeleien demjenigen einen blauen Dunst vorzumachen, den ihr Toren durch den Allwissenden nennt. Ihr pocht auf Ehrlichkeit und exemplarischen Wandel. Aber der Gott, der euer Herz durchschaut, würde wieder den Schöpfer ergrimmen, wenn er nicht eben der wäre, der das Ungeheuer erschaffen hat. Schafft ihn aus meinen Augen! Dass ein Bösewicht noch so stolz sein kann. Nicht genug. Jetzt will ich stolz reden. Geh hin und sage dem Gericht, ich bin kein Dieb, der sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört. Was ich getan habe, werde ich ohne Zweifel einmal im Schuldbuch des Himmels lesen. Aber mit seinen erbärmlichen Verwesern will ich kein Wort mehr verlieren. Sag ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung. Rache ist mein Gewerbe. Mit dir bin ich fertig. So höret dann ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen tut. Werdet ihr jetzt gleich diesen verurteilten Missetäter gebunden überliefern, so soll euch die Strafe eurer Gräuel bis auf das letzte Andenken erlassen sein. Die heilige Kirche wird euch verlorene Schafe mit erneuerter Liebe in ihren Mutterschoß aufnehmen. Hier ist der Generalpardon unterschrieben. Könnt ihr noch zweifeln? Was könnt ihr mehr verlangen? Es ist Gnade über alle Grenzen. Oder fürchtet ihr, sie werden ihr Wort brechen? Schon die Politik könnte sie dazu zwingen, Wort zu halten, wenn sie es auch dem Satan gegeben hätten. Wer würde ihnen in Zukunft noch Glauben beimessen? Ich möchte darauf schwören, sie meinen es aufrichtig. Sie wissen, dass ich es bin, der euch empört und erbittert hat. Euch halten sie für unschuldig. Eure Verbrechen legen sie für Jugendfehler. Für Übereilungen aus mich allein wollen sie haben. Ist es nicht so? Freilich ist es so. Noch keine Antwort. Denkt ihr wohl gar mit den Waffen noch durchzureißen? Das werdet ihr doch nicht denken. Das wäre jetzt kindische Zuversicht. Oder schmeichelt ihr euch als Helden zu fallen, weil ihr saht, dass ich mich aufs Getümmel freute? Glaubt es nicht. Ihr seid nicht Mohr. Ihr seid heillose Diebe. Werkzeuge meiner größeren Pläne. Diebe können nicht fallen, wie Helden fallen. Diebe haben das Recht, vor dem Tode zu zittern. Noch unschlüssig. Seid ihr wahnwitzig? Es ist unverzeihlich. Ich danke euch mein Leben nicht. Ich schäme mich eures Opfers. Oder fürchtet ihr, ich werde mich selbst erstechen und durch einen Selbstmord den Vertrag zernichten, der nur an dem Lebendigen haftet? Nein, Kinder. Das ist eine unnütze Furcht. Hier werfe ich meine Pistole weg, meinen Dolch, dieses Fläschchen mit Gift. Noch unschlüssig. Glaubt ihr, ich werde mich zur Wehr setzen, wenn ihr mich binden wollt? Ich bin ganz wehrlos. Ein Kind kann mich umwerfen. Wer ist der Erste, der seinen Hauptmann in der Not verlässt? Und wann die Hölle uns neunfach umzingelte, wer kein Hund ist, rettet den Hauptmann! In unseren Kugeln. Pardon. Fort, Kanaille, sag dem Senat, der dich gesandt hat, du träfst unter Moas Bande keinen einzigen Verräter an. Rettet! Rettet den Hauptmann! Rettet den Hauptmann! Jetzt sind wir frei. Kameraden, Tod oder Freiheit, wenigstens sollen sie keinen lebendig haben. Du hast den Gästen die Freude verdorben. Willst du denn ewig klagen? Lass die Toten schlafen. Mache die Lebendigen glücklich. Ich komme, dir zu sagen... Ich muss wohl hören, Franz von Moor ist ja gnädiger Herr worden. Ja, recht, das war's. Ich bin Herr, aber ich möchte es vollends ganz sein. Amalia, die Liebe meines Vaters musst du in seinen Söhnen belohnen. Und Karl ist tot? Schwindelt dir? Ja, wahrhaftig, der Gedanke ist auch so schmeichelnd erhaben, dass er selbst den Stolz eines Weibes betäubt. Franz tritt die Hoffnungen der edelsten Fräuleins mit Füßen. Franz kommt und bietet einer armen, ohne ihn hilflosen Weise, sein Herz und seine Hand. Und mit ihr all sein Gold an. Und alle seine Schlösser und Wälder. Warum spaltet der Blitz die ruchlose Zunge nicht, die das Frevelwort ausspricht? Du... hast meinen Geliebten ermordet. Nicht so ungestüm. Freilich krümmt Franz sich nicht vor dir. Franz spricht, und wenn man nicht antwortet, so wird er befehlen. Wurm, du befehlen, mir befehlen. Noch weiß ich Mittel, die den Stolz eines Starrkopfes so hübsch niederbeugen können. Kloster und Mauern. Bravo, herrlich. Und den Kloster und Mauern mit einem Basiliskenanblick auf ewig verschont und Muße genug an Karln zu denken. Willkommen mit deinem Kloster. Auf. Auf mit deinen Mauern. Jetzt hast du mich die Kunst gelehrt, wie ich dich quälen soll. Diese ewige Grille von Karl soll dir meinen Anblick gleich einer feuerhaarigen Furie aus dem Kopfe geißeln. Das Schreckbild Franz soll hinter dem Bild deines Lieblings im Hinterhalt lauern. An den Haaren will ich dich in die Kapelle schleifen, den ehelichen Schwur dir aus der Seele pressen, dein jungfräuliches Bette mit Sturm ersteigen und deine stolze Scham mit noch größerem Stolze besiegen. Wie das zehnfach und wieder zehnfach geahndet werden soll. Nicht meine Gemahlin, die Ehre sollst du nicht haben. Meine Mätresse sollst du werden. Fräulein Amalia, Fräulein Amalia, Vergebung, Vergebung, ich habe euch sehr beleidigt, Fräulein Amalia. Geh, ich will nichts wissen. Nein, bleibt. Bei Gott, bei dem ewigen Gott, ihr sollt alles wissen. Keinen Laut weiter, ich vergebe dir. So höret nur ein einziges Wort, es wird euch all eure Ruhe wiedergeben. Wer im Himmel und auf Erden kann mir meine Ruhe wiedergeben? Das kann von meinen Lippen ein einziges Wort. Kann ein Wort die Riegel der Ewigkeit aufreißen? Karl lebt noch. Unglücklicher! Nicht anders. Nur noch ein Wort, euer Oheim. Du lügst. Euer Oheim. Karl lebt noch. Und euer Oheim. Karl lebt noch? Auch euer Oheim. Verratet mich nicht. Karl lebt noch. Hier muss ich liegen bleiben. Meine Glieder wie abgeschlagen. Meine Zunge trocken wie eine Scherbe. Wie herrlich die Sonne dort untergeht. So stirbt ein Held. Anbetenswürdig. Du scheinst tief gerührt. Da ich noch ein Bube war, war es mein Lieblingsgedanke, wie sie zu leben. Zu sterben wie sie. Es war ein Bubengedanke. Es war eine Zeit. Es gibt ein fruchtbares Jahr. Meinst du? So würde doch ein Schweiß in der Welt bezahlt. Aber es kann über Nacht ein Hagel fallen, der alles zugrund schlägt. Das ist leicht möglich. Es kann alles zugrund gehen, wenig Stunden vorm Schneiden. Das sag ich ja! Es wird alles zugrund gehen. Warum soll dem Menschen das gelingen, was er von der Ameise hat, wenn ihm das fehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht, oder? Ist hier die Grenze seiner Bestimmung? Ich kenne sie nicht. Bruder, ich habe die Menschen gesehen. Ihre Bienensorgen und ihre Riesenprojekte. Ihre Götterpläne und ihre Mäusegeschäfte. Das wunderseltsame Wettrennen nach Glückseligkeit. Dies bunte Lotto des Lebens, worein so mancher seine Unschuld und seinen Himmel setzt, einen Treffer zu haschen. Aber Nullen sind der Auszug. Am Ende war gar kein Treffer darin. Es ist ein Schauspiel, Bruder, das Tränen in deine Augen lockt, wenn es dein Zwerchfell zum Gelächter kitzelt. Heitere dich auf. Sieh den lieblichen Abend. Ja. Diese Welt ist so schön. Diese Erde so herrlich. So hör ich's gerne. Und ich so hässlich auf dieser schönen Welt. Und ich ein Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde. Meine Unschuld. Meine Unschuld. Warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des Himmels. Dass alles so glücklich ist. Die ganze Welt, eine Familie, ein Vater dort oben, mein Vater nicht. Ich allein der Verstoßene. Unbegreiflich. Ich habe ihn nie so gesehen. Dass ich wiederkehren durfte in meiner Mutterleib. Dass ich ein Bettler geboren werden dürfte. Dass ich werden dürfte wie dieser Taglöhner einer. Ich wollte mich abmüden, dass mir das Blut von den Schläfen rollte, mir die Wollust eines einzigen Mittagsschlafs zu erkaufen. Nur Geduld. Der Paroxysmus ist schon im Fallen. Sauf zu, Hauptmann. Hier ist Wasser. Frisch wie Eis. Du blutest ja. Ein Spaß, der mich bald zwei Beine und einen Hals gekostet hätte. Ja. Es war ein heißer Nachmittag. Mein Roller starb einen schönen Tod. Wie viel waren es von den Feinden? 300 in allem. Hier heb ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt. Ich will euch niemals verlassen. Schwöre nicht! Du weißt nicht, ob du nicht noch glücklich werden und bereuen wirst. Bei den Gebeinen meines Rollers. Ich will euch niemals verlassen. Sehen muss ich sie. Muss ich ihn. Vater, Amalia, Vater. Warum bin ich hierher gekommen? Schwarzes, rauchendes Blut. Quäle mich, wenn der Tag erwacht. Lass nicht ab, wenn die Nacht kommt. Quäle mich in schrecklichen Träumen, nur vergifte mir diese einzige Wollust nicht. Was ist das? Todesschauer. Schreckenahndung. Trauten Sie sich wohl, sein Bildnis unter diesen Gemälden zu erkennen? Oh, ganz gewiss. Sein Bild war immer lebendig in mir. Dieser ist's nicht. Dieser auch nicht? Auch der nicht. Er ist nicht unter Ihnen. Wie? Sehen Sie doch besser. Ich dachte, Sie kennten ihn. Ich kenne meinen Vater nicht besser. Ihm fehlt der sanftmütige Zug um den Mund, der ihn aus Tausenden kenntlich machte. Er ist's nicht. Wie? 18 Jahre nicht mehr gesehen und noch? Dieser ist's. Vater. Vater, vergib mir. Ein göttlicher Mann. Sie scheinen viel Anteil an ihm zu nehmen. Und er sollte dahin sein? Dahin? Wie unsere besten Freuden dahin gehen. Graf, es reift keine Seligkeit unter dem Monde. Sehr wahr. Sehr wahr. Und sollten Sie schon diese traurige Erfahrung gemacht haben? Ich habe sie gemacht. Alles lebt, um traurig wieder zu sterben. Wir interessieren uns nur darum. Wir gewinnen nur darum, dass wir wieder mit Schmerzen verlieren. Sie verloren schon etwas? Nichts. Alles. Nichts. Wollen wir weitergehen? Wes ist dies Bild dort? Dies Bild ist der Sohn des Grafen, der wirkliche Herr. Kommen Sie. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Liebt mich. Stehe ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödlichen Block? Feuerflammen aus deinem Auge. Fluch. Fluch. Verwerfung. Wo bin ich? Nacht vor meinen Augen. Schrecknisse Gottes. Ich hab ihn getötet. Hab ich darum Felsen hinweggeräumt und Abgründe eben gemacht? Bin ich darum gegen alle Instinkte der Menschheit rebellisch geworden, dass mir zuletzt dieser Landstreicher durch meine künstlichsten Wirbel tölple? Sachte. Nur sachte. Daniel! Bein! Daniel! Es ist nur noch Spielarbeit übrig. Er versammle sich zu dem Geist seines Vaters. Der Toten spott ich. Stell ihn hierher. Sieh mir fest ins Auge. Wie du zitterst. Was hast du getan? Nichts, gnädiger Herr. So wahr Gott lebt und meine arme Seele. Trink diesen Wein aus. Was? Du zauderst. Was hast du in den Wein geworfen? Hilf Gott. Was? Ich? In den Wein? Gift hast du in den Wein geworfen. Gestehe. Wer hat's dir gegeben? Nicht wahr, der Graf. Der Graf hat's dir gegeben. Jesus Maria. Der Graf hat mir nichts gegeben. Ich will dich würgen, dass du blau wirst. Nichts? Und was staket ihr denn so beisammen, er und du und Amalia? Und was flüstertet ihr immer zusammen heraus damit? Was für Geheimnisse hat er dir anvertraut? Er hat mir keine Geheimnisse anvertraut. Was für Kabalen habt ihr angezettelt, mich aus dem Weg zu räumen? Heraus damit, ich weiß alles. So helfe mir Gott, wenn ich in Not bin. Wie ich euch jetzt nichts anderes sage als die reine, lautere Wahrheit. Diesmal will ich dir verzeihen. Aber Geld, er sagte dir, dass er dich schon kenne. Dass du ihn fast kennen solltest. Dass dir einmal die Decke von den Augen fallen würde, dass, was, davon sollte er dir niemals gesagt haben? Nicht das Mindeste. Dass gewisse Umstände ihn abhielten, dass man oft Maske nehmen müsse, um seinen Feinden zuzukönnen. Dass er sich rächen wolle. Nicht einen Laut. Was, gar nichts? Besinne dich. Dass er den alten Herrn besonders genau gekannt. Dass er ihn liebe. Wie ein Sohn, Liebe! Etwas dergleichen erinnere ich mich von ihm gehört zu haben. Hat er wirklich? Er sagte, er sei mein Bruder. Was, mein Gebieter? Nein, das sagte er nicht. Höre, Daniel? Du weißt, dass du mir gehorsam schuldig bist. In allem. Von ganzem Herzen. Wenn es nicht wider Gott und mein Gewissen geht. Possen, schämst du dich nicht, ein alter Mann und an das Weihnachtsmärchen zu glauben? Ich bin ja Herr. Mich werden Gott und Gewissen strafen, wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt. Barmherziger Himmel. Bei deinem Gehorsam. Verstehst du das Wort auch? Bei deinem Gehorsam befehle ich dir, morgen darf der Graf nimmer unter den Lebendigen wandeln. Hilf, heiliger Gott. Weswegen? Bei deinem blinden Gehorsam. Und an dich werde ich mich halten. Hilf, selige Mutter Gottes. Willst du dein Leben im tiefsten meiner Türme? Oder willst du lieber dein Brot essen in Frieden? Was, mein Gebieter? Antwort auf meine Frage, ja oder nein? Nein. Gut. Erbarmen, Herr. Ja oder nein, was soll das Geplapper? Ich gebe dir einen ganzen Tag noch Bedenkzeit. Glück und Unglück. Hörst du? Verstehst du? Ich will's tun. Morgen will ich's tun. Die Versuchung ist stark. Und der war wohl nicht zum Märtyrer seines Glaubens geboren. Es kommt alles nur darauf an, wie man davon denkt. Den Vater, der vielleicht eine Bouteille Wein weitergetrunken hat, kommt der Kitzel an und daraus wird ein Mensch. Und der Mensch war gewiss das Letzte, woran bei der ganzen Herkulesarbeit gedacht wird. Nun kommt mich eben auch der Kitzel an und dran krepiert ein Mensch. Und gewiss ist hier mehr Verstand und Absichten, als dort bei seinem Entstehen war. Hängt nicht das Dasein der meisten Menschen mehrenteils an der Hitze eines Julimittags oder am anziehenden Anblick eines Betttuchs oder an einem ausgelöschten Licht? Ist die Geburt des Menschen das Werk einer viehischen Anwandlung, eines Ungefährs? Wer sollte wegen der Verneinung seiner Geburt sich einkommen lassen, an ein bedeutsames Etwas zu denken? Mord! Wie eine ganze Hölle von Furien um dieses Wort flattert. Die Natur vergaß, einen Mann mehr zu machen. Die Nabelschnur ist nicht unterbunden worden. Die ganze Schattenspielerei ist verschwunden. Es war etwas und wird nichts. Heißt das nicht ebenso viel, als es war nichts und wird nichts? Und um nichts wird kein Wort mehr gewechselt. Der Mensch entsteht aus Morast und wartet eine Weile im Morast und macht Morast und kehrt wieder zusammen. In Morast, bis er zuletzt an den Schuhsohlen seines Urenkels unflätig anklebt. Das ist das Ende vom Lied. Der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung. Und somit glückliche Reise, Herr Bruder. Es wird Nacht. Und der Hauptmann nicht da. Und versprach doch, schlag 8 Uhr wieder bei uns einzutreffen. Wenn ihm Leides geschehen wäre, Kameraden, wir zünden an und morden den Säugling. Ratzmann, auf ein Wort. Er wird einen Fang tun, dass wir uns schämen müssen. Da brennst du dich. Er ging nicht von uns wie einer, der einen Schelmenstreich im Schild führt. Rede. Ich weiß nicht, was du oder ich für Begriffe von Freiheit haben, dass wir an einem Karren ziehen wie Stiere und dabei wunderviel von Indépendance deklamieren. Es gefällt mir nicht. Du sprichst vom Hauptmann. Stopp. Hauptmann, sagst du? Wer hat ihn denn zum Hauptmann über uns gesetzt? Oder hat er nicht diesen Titel usurpiert, der von Rechts wegen mein ist? Bei Gott, Ratzmann, das hat mir noch niemals gefallen. Ja, du bist mir der rechte Held, Frösche mit Steinen breit zu schmeißen. Schon der Klang seiner Nase, wenn er sich schneuzt, der könnte dich durch ein Nadelöhr jagen. Es soll anders werden, Ratzmann, wenn du bist, wofür ich dich immer hielt, Ratzmann. Man vermisst ihn, gibt ihn halb verloren. Ratzmann, seine schwarze Stunde schlägt... Weh, nicht einmal Röter wirst du. da dir die Glocke zur Freiheit läutet, hast nicht einmal so viel Mut, einen kühnen Wink zu verstehen. Satan, worein verstrickst du meine Seele? Hat's gefangen? Gut, zur Folge. Ich hab mir's gemerkt, wo er hinschlich. Zwei Pistolen fehlen selten. Und dann, so sieht wir die Erste, die den Säugling erdrosseln. Bestie. Schweizer. Eben recht erinnerst du mich an die böhmischen Wälder. Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als sie riefen, der Feind kommt? Da! Krepier! Die Bestie ist dem Hauptmann immer giftig gewesen und hat keine Narbe an ihrer ganzen Haut. Von hinten her Männer zu Schanden schmeißen! Der Hauptmann wird rasend werden. Dafür lass mich sorgen! Und du warst ein Helfershelfer, du. Der Schufteler hat's auch so gemacht, aber dafür hängt er jetzt auch. Der Hauptmann! Er muss zum dritten Mal schießen! Hauptmann! Ich bin ein bisschen vorlaut gewesen, seit du weg bist. Sei du Richter zwischen mir und diesem. Von hinten hat er dich ermorden wollen. Das hast du nicht getan, Schweizer. Ich hab's getan. Und es ist beim Teufel nicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben getan habe. Ich verstehe. Die Zweige fallen vom Stamme. Und mein Herbst ist gekommen. Schafft mir diesen aus den Augen. Was sollen wir weiter tun? Es ist Mitternacht, Hauptmann. Legt euch schlafen. Morgen am Tag gehen wir weiter. Gute Nacht, Hauptmann. O, ein Todesstoß von Brutus Schwerte? Auch du, Brutus, du? Sohn, es war dein Vater? Sohn, die Erde, wer gefallen dir als Erbe zu? Geh, du bist der größte Römer worden, da ein Vaters Brust dein Eisen drang. Geh und heules bis zu jenen Pforten, Brutus, ist der größte Römer worden, da ein Vaters Brust sein Eisen drang. Geh, du weißt's nun, was an Lethes Strande mich noch bannte. Schwarzer Schifferstoß vom Lande. Verworrene Labyrinthe. Kein Ausgang. Kein leitendes Gestirn. Wenn's aus wäre, aus, wie ein schales Marionettenspiel. Aber wofür der heiße Hunger nach Glückseligkeit, wenn der armselige Druck dieses armseligen Dings alle gleich macht? Zeit und Ewigkeit, gekettet aneinander durch ein einzig Moment. Grauser Schlüssel, der das Gefängnis des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht. Wohin, sag mir, wohin wirst du mich führen? Fremdes, nie umsegeltes Land. Nein, ein Mann muss nicht straucheln. Sei wie du willst, namenloses Jenseits. Bleibt mir nur mein Selbst getreu, sei wie du willst. Wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme. Außendinge sind nur der Anstrich des Manns. Ich bin mein Himmel und meine Hölle. Wenn du mir irgendeinen eingeäscherten Weltkreis allein ließest, ich würde dann die schweigende Öde mit meinen Fantasien bevölkern und hätte die Ewigkeit zur Muße das verworrene Bild des allgemeinen Elends zu zergliedern. Oder willst du mich durch immer neue Geburten und immer neue Schauplätze des Elends von Stufe zu Stufe zur Vernichtung führen? Kann ich die Lebensfäden, die mir im Jenseits gewoben sind, nicht so leicht zerreißen wie diesen? Du kannst mich zu nichts machen. Diese Freiheit kannst du mir nicht nehmen. Soll ich für Furcht eines qualvollen Lebens sterben? Soll ich dem Elend den Sieg über mich einräumen? Nein. Ich will's dulden. Ich will's vollenden. Bist du's, Hermann? Mein Rabe? Bin's. Hermann, dein Rabe. Steig herauf und iss. Still. Wie? Siehst du etwas? Leb wohl. Steh. Wer bist du? Was hast du hier zu tun? Erbarmen. O Erbarmen, gestrenger Herr. Nur ein Wort höret an, ehe mich umbringt. Mit wem redst du, Hermann? Noch jemand. Dringt nicht weiter vor. Herr, weg da! Erbarmen. Erbarmen. Das ist meines Vaters Stimme! Geist des alten Moors. Ich bin kein Geist. Ich lebe. Was? Du bist nicht begraben worden. Ich bin begraben worden. Das heißt, ein toter Hund liegt in meiner Vätergruft. Und ich? Drei volle Monde schmachte ich schon in diesem unterirdischen Gewölbe. Wer hat das getan? Verfluch ihn nicht, das hat mein Sohn Franz getan. Franz, oh ewiges Chaos. Wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz hast, Erlöser, den ich nicht kenne, oh, so höre den Jammer eines Vaters, den ihm seine Söhne bereitet haben. Ich hatte kaum angefangen, aus einer schweren Krankheit etwas Kräfte zu sammeln. So führte man einen Mann zu mir, der vorgab, mein Erstgeborener sei gestorben in der Schlacht und mit sich brachte sein letztes Lebewohl und dass ihn mein Fluch gejagt hätte in Kampf und Tod und Verzweiflung. Das ist offenbar. Höre weiter. Ich ward ohnmächtig bei der Botschaft. Man muss mich für tot gehalten haben, denn als ich wieder zu mir kam, lag ich schon ins Leichentuch gewickelt, wie ein Toter. Ich kratzte an dem Deckel der Bahre. Er ward aufgetan. Es war finstere Nacht. Mein Sohn Franz stand vor mir. Was? Rief er mit entsetzlicher Stimme. Willst du denn ewig leben? Und gleich flog der Sargdeckel wieder zu. Der Donner dieser Worte hatte mich meiner Sinne beraubt. Als ich wieder erwachte, fühlte ich den Sarg erhoben und fortgeführt in einem Wagen, eine halbe Stunde lang. Endlich ward er geöffnet. Ich stand am Eingang dieses Gewölbes, mein Sohn Franz vor mir. 10-mal umfasste ich seine Knie und bat und flehte. Das Flehen seines Vaters reichte nicht an sein Herz. Hinab mit dem Balg, donnerte es von seinem Munde. Er hat genug gelebt und hinab ward ich gestoßen, ohne Erbarmen, und mein Sohn Franz schloss hinter mir zu. Das ist nicht möglich. Höre weiter. So lag ich 20 Stunden und kein Mensch gedachte meiner Not. Endlich hörte ich die Tür wieder aufgehen. Dieser Mann brachte mir Brot und Wasser und entdeckte mir, wie ich zum Tod des Hungers verurteilt gewesen und wie er sein Leben in Gefahr setze, wenn es herauskäme, dass er mich speise. So ward ich kümmerlich erhalten, diese lange Zeit. Aber der unaufhörliche Frost, die faule Luft meines Unrats, der grenzenlose Kummer. Auf. Auf. Auf, ihr Klötze. Ihr Eisklumpen. Auf! Will keiner erwachen! Hat euch die Geschichte nicht aus dem Schlummer gerüttelt? Die Gesetze der Welt sind Würfelspiel worden. Das Band der Natur ist entzwei. Die alte Zwietracht ist los. Der Sohn hat seinen Vater erschlagen. Was sagt der Hauptmann? Nein, nicht erschlagen. Das Wort ist Beschönigung. Der Sohn hat den Vater gerädert, gespießt, gefoltert, geschunden. Die Worte sind mir zu menschlich. Der Sohn hat seinen eigenen Vater. Seht, er ist in Ohnmacht gesunken. In dies Gewölbe hat der Sohn seinen Vater. Frost, Blöße, Hunger, Durst. Seht, es ist mein eigener Vater. Rache, Rache, Rache dir. So zerreiße ich von nun auf ewig das brüderliche Band. So verfluche ich jeden Tropfen brüderlichen Bluts. Höre mich, Mond und Gestirne. Höre mich, mitternächtlicher Himmel. Höre mich, Gott, der da oben recht und verdammt über den Sternen. Hier schwöre ich, und so speie die Natur mich aus ihren Grenzen wie eine bösartige Bestie aus. Wenn ich diesen Schwur verletze, schwöre ich, das Licht des Tages nicht mehr zu grüßen, bis des Vatermörders Blut vor diesem Steine verschüttet gegen die Sonne dampft. Schweizer, räche meinen Vater. Großer Hauptmann, heute hast du mich zum ersten Mal stolz gemacht. Zerr ihn aus dem Bette, wenn er schläft. Schlepp ihn vom Mahle weg, wenn er besoffen ist. Reiß ihn vom Kruzifix, wenn er betend auf den Knien liegt. Aber ganz muss ich ihn haben. Hast du mich verstanden? Hier hast du meine Hand darauf. Entweder du siehst zwei zurückkommen oder gar keinen. Verraten. Verraten. Geister, ausgespien aus Gräbern, losgerüttelt, das Totenreich aus dem ewigen Schlaf brüllt wider mich. Mörder. Mörder. Wer regt sich da? Zünde Licht an. Es soll niemand schlafen in dieser Stunde. Alles soll auf sein. In Waffen. Alle Gewehre geladen. Wie weit ist es in der Nacht? Eben zwei. Was? Will diese Nacht währen bis an den jüngsten Tag? Hörtest du keinen Tumult in der Nähe, kein Siegsgeschrei, kein Geräusch galoppierender Pferde? Wo ist Karl? Der Graf, will ich sagen. Ich weiß nicht. Du weißt's nicht. Du bist auch unter der Rotte. Ich will dir das Herz aus den Rippen stampfen mit deinem verfluchten Ich weiß nicht. Fort, hol dir den Pastor. Gnädiger Herr. Musst du? Zögerst du? Ein Gebieter? Nein, ich zittere nicht. Es war lediglich ein Traum. Die Toten stehen noch nicht auf. Wer sagt, dass ich zittere und bleich bin? Es ist mir ja so leicht, so wohl. Ihr seid totenbleich. Ich habe das Fieber. Sage du nur, wenn der Pastor kommt, ich habe das Fieber. Ich will morgen zur Ader lassen, sage dem Pastor. Ihr seid ernstlich krank. Ja, freilich, freilich, das ist alles. Und Krankheit verstört das Gehirn und brütet tolle und wunderliche Träume aus. Aber Träume bedeuten nichts. Nicht wahr, Daniel? Träume kommen ja aus dem Bauch und Träume bedeuten nichts. Ich hatte soeben einen lustigen Traum. Jesus Christus. Was ist das? Maria, Magdalena und Josef, so nimmt doch nur Vernunft an. So wird's heißen, ich habe ihn tot gemacht. Gott, erbarme sich meiner. Weg, weg, was rüttelst du mich so? Scheußliches Totengräb. Die Toten stehen noch nicht auf. Oh, du ewige Güte. Wo bin ich? Du, Daniel? Was habe ich gesagt? Merke nicht drauf. Ich habe eine Lüge gesagt, es sei, was es wolle. Komm, hilf mir auf. Es ist nur ein Anstoß von Schwindel, weil ich... Ich will Hilfe rufen. Bleib, setz dich. Lass dir erzählen. Ich will euch zu Bette bringen. Nein, ich bitte dich, lass dir erzählen und lache mich derb aus. Siehe, mir deuchte Ich hätte ein königlich Mahl gehalten und mein Herz wäre guter Dinge und ich läge berauscht im Rasen des Schlossgartens und plötzlich... Aber ich sage dir, lache mich derb aus. Plötzlich? Plötzlich traf ein ungeheurer Donner mein schlummerndes Ohr. Ich taumelte bebend auf und siehe, da war mir's, als sähe ich aufflammen den ganzen Horizont in feuriger Lohe. Und Berge und Städte und Wälder, wie Wachs im Ofen zerschmolzen. Und eine heulende Windsbraut fegte von hinnen Meer, Himmel und Erde. Da erscholl's wie aus ehernen Posaunen, Erde, gib deine Toten Meer. Und das nackte Gefild begann zu kreisen und aufzuwerfen Schädel und Rippen und Kinnbacken und Beine, die sich zusammenzogen in menschliche Leiber und daherströmten, unübersehlich, ein lebendiger Sturm. Damals sah ich aufwärts und siehe, ich stand am Fuß des donnernden Sina und über mir Gewimmel und unter mir und oben auf der Höhe des Bergs auf drei rauchenden Stühlen drei Männer. Vor deren Blick floh die Kreatur. Das ist ja das lebhaft Konterfei vom jüngsten Tage. Nicht wahr, das ist tolles Gezeuge. Da trat hervor einer anzusehen wie die Sternennacht. Der hatte in seiner Hand eine eherne Waage, die hielt er zwischen Aufgang und Niedergang und sprach, tretet herzu, ihr Kinder von Adam, ich wäge die Gedanken in der Schale meines Zorns und die Werke mit dem Gewicht meines Grimms. Gott, erbarme sich immer noch. Schneebleich stunden alle. Ängstlich klopfte die Erwartung in jeglicher Brust. Da war mir's, als hörte ich meinen Namen zuerst genannt aus den Wettern des Berges. Und mein innerstes Mark gefror in mir und meine Zähne klapperten laut. Schnell begann die Waage zu klingen, zu donnern der Fels. Und die Stunden zogen vorüber, eine nach der anderen an der links hangenden Schale. Und eine nach der anderen warf eine Todsünde hinein. Gott vergebe euch. Das tat er nicht. Die Schale wuchs zu einem Gebirge. Aber die andere, voll vom Blut der Versöhnung, hielt sie noch immer hoch in den Lüften. Zuletzt kam ein alter Mann, schwer gebeuget von Gram, angebissen, den Arm vom wütenden Hunger. Alle Augen wandten sich scheu vor dem Mann. Ich kannte den Mann. Der schnitt eine Locke von seinem Haar, warf sie hinein in die Schale der Sünden und siehe, sie sank plötzlich zum Abgrund. Und die Schale der Versöhnung flatterte hoch auf. Da hörte ich eine Stimme schallen aus dem Rauche des Felsen. Gnade, Gnade jedem Sünder der Erde und des Abgrunds. Du allein bist verworfen. Ha! Nun, warum lachst du nicht? Kann ich lachen, wenn mir die Haut schaudert? Träume kommen von Gott? Pfui doch, sage das nicht. Ich bitte dich, Daniel, spotte mich tüchtig aus. Träume kommen von Gott? Du lügst. Geh, sieh, wo der Pastor bleibt. Heiß ihn allen. Ich sage dir, du lügst. Ich will für euch beten. Pöbelweisheit. Pöbelfurcht. Es ist ja noch nicht ausgemacht, ob das Vergangene nicht vergangen ist. Rächet denn droben über den Sternen einer? Nein. Nein! Ja, ja. Fürchterlich zischelt's um mich. Richtet droben einer über den Sternen entgegen, gehen dem Rächer droben über den Sternen diese Nacht noch. Nein. Öd. Einsam. Taub ist's droben über den Sternen. Wenn's aber doch etwas mehr wäre... Nein, nein, es ist nicht. Ich befehle, es ist nicht. Sterben. Warum packt mich das Wort so? Rechenschaft geben dem Rächer droben über den Sternen. Wenn er gerecht ist. Wenn er gerecht ist. Ja, dieser Methoden, gnädiger Herr. Ich erstaune, das erste Mal in meinem Leben. Habt ihr im Sinn, über die Religion zu spotten? Oder fangt ihr an, vor ihr zu zittern? Spotten oder zittern, je nachdem du mir antwortest. Höre, Moser, ich will dir zeigen, dass du ein Narr bist oder die Welt für einen Narren halten willst. Und du sollst mir antworten, hörst du? Auf dein Leben sollst du mir antworten. Ihr fordert einen Höheren vor euren Richterstuhl. Der Höhere wird euch dereinst antworten. Jetzt will ich's wissen, jetzt! Damit ich nicht im Drange der Not den Götzen des Pöbels anrufe. Ich sage dir, es ist kein Gott. Du sollst mich mit allen Waffen widerlegen, die du in deiner Gewalt hast. Aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes. Dieser allwissende Gott, den du, Tor und Bösewicht, mitten aus seiner Schöpfung zernichtest, braucht sich nicht durch den Mund des Staubes zu rechtfertigen. Er ist ebenso groß in deinen Tyranneien als irgend in einem Lächeln der siegenden Tugend. Ungemein gut, Pfaffe, so gefällst du mir. Ich stehe hier in den Angelegenheiten eines größeren Herrn und rede mit einem, der Wurm ist, wie ich, dem ich nicht gefallen will. Aber wenn deine Überzeugung so fest ist, warum ließest du mich rufen? Weil ich Langeweile habe. Ich will mir einen Spaß machen, mich mit Pfaffen herumzubeißen. Mit dem leeren Schrecken wirst du meinen Mut nicht entmannen. Ich weiß wohl, dass derjenige auf Ewigkeit hofft, der hier zu kurz gekommen ist. Aber er wird garstig betrogen. Ich hab's immer gelesen, dass unser Wesen nichts ist als Sprung des Geblüts. Mit dem letzten Blutstropfen zerrinnt auch Geist und Gedanke. Er macht alle Schwachheiten des Körpers mit. Wird er nicht auch aufhören bei seiner Zerstörung? Lass einen Wassertropfen in deinem Gehirne verirren. Und dein Leben macht eine plötzliche Pause, die zunächst an das Nichtsein grenzt. Und ihre Fortdauer ist der Tod. Empfindung ist Schwingung einiger Saiten. Und das zerschlagene Klavier tönet nicht mehr. Siehe da, das ist eure unsterbliche Seele. Das ist die Philosophie eurer Verzweiflung. Aber euer eigenes Herz straft euch Lügen. Diese Spinnweben von Systemen zerreißt das einzige Wort. Du musst sterben. Ich fordere euch auf, Moore. Das soll die Probe sein. Wenn ihr im Tode noch feststeht, wenn euch eure Grundsätze auch da nicht im Stich lassen, so sollt ihr gewonnen haben. Wenn euch im Tode nur der mindeste Schauer anwandelt, weh euch dann. Ihr habt euch betrogen. Wenn mich im Tode ein Schauer anwandelt... Ich will dann noch am Bett stehen, wenn ihr sterbet. Ich möchte gern einen Tyrannen dahinfahren sehen. Ich will dabei stehen und euch starr ins Auge fassen, wenn der Arzt eure kalte, nasse Hand ergreift und den verloren schleichenden Puls kaum mehr finden kann und aufschaut und mit jenem schrecklichen Achselzucken zu euch spricht, menschliche Hilfe ist umsonst. Nein, nein, nein! Auch dieses Nein wird dann zu einem heulenden Ja. Ein inneres Tribunal, das ihr nimmermehr durch skeptische Grübeleien bestechen könnt, wird Gericht über euch halten. Pfaffengewäsche. Pfaffengewäsche. Der Gedanke Gott weckt einen fürchterlichen Nachbar auf. Sein Name heißt Richter. Moore, ihr habt das Leben von Tausenden an der Spitze eures Fingers. Und von diesen Tausenden habt ihr 999 Elend gemacht. Glaubt ihr wohl, Gott würde es zulassen, dass ein einziger Mensch in seiner Welt wie ein Wüdrich hause und das Oberste zu unters kehre? Glaubt ihr wohl, diese 999 seien nur zum Verderben, nur zu Puppen eurer satanischen Spiels da? Er wird jede Minute, die ihr ihnen getötet, jede Freude, die ihr ihnen vergiftet, jede Vollkommenheit, die ihr ihnen versperrt habt, von euch fordern, dereinst. Wenn ihr darauf antwortet, so sollt ihr gewonnen haben. Nichts mehr. Kein Wort mehr. Willst du, dass ich deinen schwarzlebrigen Grillen zu Gebot stehe? Lügengeist. Will dir die verfluchte Zunge aus dem Munde reißen? Fühlt ihr die Last der Wahrheit so früh? Ich habe ja noch nichts von Beweisen gesagt. Geh in die Hölle mit deinen Beweisen. Zernichtet wird die Seele, sag ich dir, und sollst mir nicht darauf antworten. Meint ihr dem Arm des Vergelters im öden Reich des Nichts zu entlaufen? Und spreche dir zu der Nacht, verhülle mich. Und zu der Finsternis, birg mich. So muss die Finsternis leuchten um euch. Und um den Verdammten die Mitternacht tagen. Aber euer unsterblicher Geist sträubt sich unter dem Wort. Ich will aber nicht unsterblich sein. Ich will ihn zwingen, dass er mich zernichte. Ich will ihn zur Wut reizen, dass er mich in der Wut zernichte. Sag mir, was ist die größte Sünde und die ihn am grimmigsten aufbringt? Ich kenne nur zwei. Aber sie werden nicht von Menschen begangen. Auch ahnden sie Menschen nicht. Ja, diese zwei? Vatermord heißt die eine. Brudermord. Die andere. Wer hat dir das gesagt? Weh dem, der beide auf dem Herzen hat. Ihm wäre besser, dass er nie geboren wäre. Aber seid ruhig. Ihr habt weder Vater noch Bruder mehr. Zernichtung. Zernichtung. Freut euch doch, preiset doch glücklich. Bei all euren Gräueln seid ihr noch ein Heiliger gegen den Vatermörder. Der Fluch der euch trifft es gegen den, der auf diesen lauert. Ein Gesang der Liebe. Geh in tausend Grüfte, du Eule. Wer hieß dich hierher kommen? Geh, sag ich dir, oder? An das Pfaffengewäsch, einen Philosophen so in Harnisch jagen. Lass es doch weg, mit dem Hauch eures Mundes. Jagt dein Trupp, feuriger Reiter, die steigt herab. Geh, lass alle Glocken zusammenläuten. Alle sollen die Kirche auf die Knie fallen, alles beten für mich. Ich will, so geht er auch, so ruft doch den Beichtvater, dass er mir meine Sünden hinwegsiege. So bet doch, so bet doch, in Teufels Namen, so bet doch. Höre mich beten, Gott im Himmel. Es ist das erste Mal, soll auch gewiss nimmer geschehen. Erhöre mich, Gott im Himmel! Im Laufsturm und ihr Feuerbrecher! Ich bin Feuer in deine Zähne! Ich bin kein gemeiner Mörder gewesen, mein Herrgott. Ich habe mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, mein Herrgott. Ich kann nicht beten. Ich will auch nicht beten. Diesen Sieg soll der Himmel nicht haben! Diesen Spott mir nicht antun, die Hölle! Sind das Ihre hellen Triller? Hör ich euch zischen, Ihr Nattern des Abgrunds? Sie dringen herauf, belagern die Tür! Unentrinnbar. Was liegt hier im Weg? Er hat das Präveniere gespielt. Hier liegt er, wie eine Katze verreckt. Tot? Was, tot? Ohne mich tot? Hey, du! Es gibt einen Vater zu ermorden. Gib dir keine Mühe. Er ist maustot. Ja, er ist maustot. Gehe zurück und sage meinem Hauptmann, er ist maustot. Mich sieht er nicht wieder. Mein Kind, Erbarmung. Jetzt wird mein Kind gerichtet. Ich habe einen Sohn gequält. Und ein Sohn musste mich wieder quälen. Das ist Gottes Finger. Oh, mein Karl. Vergib mir. Er war euch lieb, euer anderer Sohn? Du weißt es, o Himmel. Warum ließ ich mich doch durch die Ränke eines bösen Sohns betören? Ein gepriesener Vater ging ich einher unter den Vätern der Menschen. Schön um mich blühten meine Kinder voll Hoffnung. Aber der unglückseligen Stunde. Verloren meine Kinder beide. Ewig verloren. Kein Sohn mehr. Kein Sohn mehr, der mir die Augen zudrücken könnte. Dein Sohn ist ewig verloren. Ewig? Frage nichts weiter, ewig, sagte ich. Auch mein Franz verloren. Ich zerbrach die Riegel deines Turms. Gib mir deinen Segen. Dass du den Sohn vertilgen musstest, Retter des Vaters. Siehe, die Gottheit ermüdet nicht im Erbarmen. Und wir, armseligen Würmer, gehen schlafen mit unserem Groll. Sei so glücklich, als du dich erbarmest. Küsse mich. Denk, es sei Vaters Kuss. So will ich denken. Ich küsse meinen Sohn. Du kannst auch weinen. Ich dachte, es sei Vaters Kuss. Himmel. Mein Hauptmann. Hauptmann? Wir sind unschuldig, mein Hauptmann. Wer seid ihr? Deine Getreuen. Weh euch, wenn ihr mir getreu wart. Das letzte Lebewohl von deinem Knecht Schweizer. Er kehrt nie wieder, dein Knecht Schweizer. So habt ihr ihn nicht gefunden? Tot gefunden. Dank, Lenker der Dinge. Erbarmen sei von nun an die Losung. So wäre auch das überstanden. Alles überstanden. Ein Fang. Ein superber Fang. Wo ist er? Karl? Amalia? Amalia? Amalia? Wer bringt dieses Bild vor meine Augen? Ich hab ihn. Ihr Sterne. Ich hab ihn. Brecht auf ihr. Der Erzfeind hat mich verraten. Bräutigam. Bräutigam. Du rasest vor Entzückung. Warum bin ich auch so fühllos? Ewig sein. Ewig, ewig, ewig mein. Reißt sie von meinem Halse. Tötet sie. Tötet ihn. Mich. Euch. Alles. Die ganze Welt geht zugrunde. Was? Wann? Unendlichkeit? Und du fliehst? Weg, weg, lass mich immer ewig davon rennen! Haltet mich, es wird mir so Nacht vor den Augen, er flieht! Zu spät, vergebens, dein Fluch, Vater! Frage nichts weiter, ich habe dein Fluch, dein vermeinter Fluch! Wer hat mich hergelockt? Wer von euch Kreaturen hat mich hierher gelockt? So vergeh dann, Amalia. Stirb, Vater. Stirb durch mich zum dritten Mal. Diese, deine Retter, sind Räuber. Und Mörder, dein Kerl, ist ihr Hauptmann. Die Seelen derer, die ich erdrosselte im Taumel der Liebe, derer, die ich zerschmetterte im heiligen Schlaf, derer, hört ihr den Pulverturm knallen über der kreisenden Stühlen? Seht ihr die Flammen schlagen an den Wiegen der Säuglinge? Das ist Hochzeitsmusik. Oh, er vergisst nicht. Er weiß zu knüpfen. Darum von mir die Wonnen der Liebe, darum mir zur Folter. Die Liebe, das ist Vergeltung. Es ist wahr, Herrscher im Himmel. Was habe ich getan? Ich habe diesen geliebt. Das ist mehr als ein Mann erduldet. Blut muss ich saufen, es wird vorübergehen. Mörder. Teufel, ich kann dich Engel nicht lassen. Sie tut, als ob sie weine. Als ob um mich eine Seele weine. Was ist das? Sie speit mich nicht an. Sie stößt mich nicht von sich. Amalia, hast du vergessen? Einziger, unzertrennlicher. Sie liebt mich. Sie vergibt mir. Sie liebt mich. Amalia. Rein bin ich wie der Äther des Himmels. Dank. Erbarmer im Himmel. Der Friede meiner Seele ist wiedergekommen. Die Qual hat ausgetobt. Die Hölle ist nicht mehr. Weint. Weint, weint doch auch. Ihr seid ja so glücklich. Maria, Maria. Verräter. Oh, über den Meineid. Der Geist des geopferten Rollers, den du zum Zeugen aus dem Totenreich zwangest, wird erröten über deine Feigheit und gewaffnet aus seinem Grabe steigen, dich zu züchtigen. Kennst du diese Narben? Du bist unser. Unser bist du. Und wenn der Erzengel Michael mit dem Moloch ins Handgemenge kommen sollte? Es ist aus. Ich wollte umkehren und zu meinem Vater gehen. Aber der im Himmel sprach, es soll nicht sein. Blöder Tor ich. Warum wollte ich es auch? Kann denn ein großer Sünder noch umkehren? Ein großer Sünder kann nimmermehr umkehren. Das hätte ich längst wissen können. Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig. So ist's ja auch recht. Ich hab nicht gewollt, da er mich suchte. Jetzt, da ich ihn suche, will er nicht. Was ist billiger? Er bedarf ja meiner nicht. Einen kann er leicht missen. Dieser eine bin nun ich. Kommt, Kameraden. Halt, erbarm dich. Tot ist meine Bitte nur. Verlassen, verlassen, verlassen. Fort, ich töte kein Weib. Du kannst nur die Glücklichen töten. So erbarmt ihr euch, meine, euer Meister ist ein eitler, feigherziger Prahler. Was sagst du? Kein Freund. Auch unter diesen nicht ein Freund. Halt! Moors Geliebte soll nur durch Moor sterben. Was machst du? Bist du wahnsinnig geworden? Dies Zucken noch? Dann wird's vorbei sein. Habt ihr noch was zu fordern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, das schon nicht mehr euer war. Ein Leben voll Abscheulichkeit und Schande. Ich hab euch einen Engel geschlachtet. Seid ihr nun zufrieden? Du hast deine Schuld mit Wucher bezahlt. Nicht wahr? Oh, ich sage euch, wenn jeder unter euch aufs Blutgerüste ginge und sich ein Stück Fleisch nach dem anderen mit glühender Zange abzwicken ließe, dass die Marter 11 Sommertage dauerte, es wöge diese Tränen nicht auf. Die Narben, die böhmischen Wälder, ja, ja, das musste freilich bezahlt werden. Sei ruhig, Hauptmann. Komm mit uns. Der Anblick ist nicht für dich. Führe uns weiter. Halt! Ich höre auf, euer Hauptmann zu sein. Oh, über mich Narren. Der ich wähnte, die Welt durch Greuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrechtzuhalten. Ich nannte es Rache und Recht. Ich maßte mich an, Vorsehung, die Scharten deines Schwerts auszuwetzen und deine Parteilichkeiten gut zu machen. Oh, eitle Kinderei! Da stehe ich nun am Rand eines entsetzlichen Lebens und erfahre mit Zähne klappern und heulen, dass zwei Menschen wie ich den ganzen Bau der sittlichen Welt zugrund richten würden. Freilich steht's nun in meiner Macht, nicht mehr die Vergangenheit einzuholen, aber noch blieb mir etwas übrig, die misshandelte Ordnung wieder zu heilen. Sie bedarf eines Opfers. Eines Opfers, das ihre unverletzbare Majestät vor der ganzen Menschheit entfaltet. Dieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muss für sie des Todes sterben. Nehmt ihm den Degen weg! Er will sich umbringen! Meint ihr, eine Todsünde werde das Äquivalent gegen Todsünden sein? Meint ihr, die Harmonie der Welt werde durch diesen gottlosen Misslaut gewinnen? Er soll mich lebendig haben. Er ist rasend geworden. Es ist die Großmannsucht. Er will sein Leben an eitle Bewunderung setzen. Man könnte mich darum bewundern. Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herüberkam, der am Taglohn arbeitet und 11 lebendige Kinder hat. Man hat 1000 Louisdore geboten, wer den großen Räuber lebendig liefert. Dem Mann kann geholfen werden.